Auf dem Hügel der Drosseln singt eine Krähe. Dank an den Ruf der Wildnis, Kind eines weisen Mannes. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Jojo, hallo aus Nancy. Bonsoir à Nancy. Je debe prendre l'argent bois de l'humeurze. De Croissant. Croissant Caton. La mer. Ja, und das war der Frankreich-Block. Ja, genau. Nicht, dass wir ihn ablenken wollen oder so. Was heißt Weltraumaffen eigentlich auf Französisch? Apis de Espace? Keine Ahnung. Möglich. Was heißt Espace? Etoile sind die Sterne, Espace ist der Weltraum und dann irgendwas mit Affen. Und dann immer de, ne? Affen de, Kartoffeln aus der Erde, Kartoffel de, Pomme de terre und so. Ja. Messer für alle, nee, Verbot für alle. Ja, sollen wir direkt rein hier, Polizeigewerkschaft, die maßt sich an, dieses Messerverbot auch noch zu steigern. Und ein komplettes Verbot zu fordern. Polizeigewerkschaften loben die Pläne von Innenministerin Faeser für weitere Messerverbote, heißt es bei Tagesschau. Die Reaktionen aus den Ampelparteien sind gemischt. Die Grünen unterstützen angeblich den Vorstoß, die FDP sieht ihn kritisch. Ebenso wie der Jagdverband, der hat nämlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Habe ich irgendwo gelesen. Polizeigewerkschaften haben die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Nancy Faeser, vorgeschlagene Verschärfung des Waffenrechts begrüßt. Dies sei ein erster Schritt, sagte der Vorsitzende des Bundes, deutscher Kriminalbeamter Dirk Peckloff der Bild-Zeitung. Ich meine, irgendwie ist das auch ein bisschen, darf man da nicht mehr mit einem Hümmelchen rumlaufen oder was? Man braucht das jetzt auch nicht so unbedingt häufig draußen, aber man könnte ja mal durch Zufall eins bei haben. Ne? Aber so ein Victorinox in der Tasche kann ja schon hier und da durchaus mal hilfreich sein. Guter Punkt. Ne? Also guter Punkt. Genau. Nicht umsonst sind da alle möglichen Werkzeuge dran und vielleicht muss man mal beim Fahrrad flicken, irgendwas schneiden. Ja, aber hier heißt es, in Deutschland muss sich niemand bewaffnen. Es sei Zeit, über ein allgemeines Messerverbot nachzudenken. Ja, aber eine Waffe. Mit der Migration mal beschäftigen, so, ne? Das ist ja schön, weil ich bewaffne mich ja nicht, wenn ich mein Taschenmesser dabei habe, sondern ich habe ein Werkzeug bei mir. Tja, die Machete ist auch ein Werkzeug, ne? Ja, läuft unter Werkzeug, ist weiterhin nicht verboten. Naja, der stellvertretende Bundesvorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft, Heiko Teggert, sagte dem Blatt, zu einer Verschärfung könne auch ein generelles Messerverbot in der Öffentlichkeit gehören. Naja, eigentlich ist es ja schon fast. Ja, aber warum? Ja, weiß ich meine. Ich habe noch nie was gemacht mit dem Messer. So, wir haben irgendwie es geschafft, nicht, dass ich wusste. Über 50 Jahre lang vernünftig zu leben, wo Messerstechereien die Ausnahme waren. Und es ist vollkommen klar, was das geändert hat. Aber jetzt sind die Messer schuld. So wie man in Amerika ja auch immer sagt, die Waffen sind schuld und nicht die Leute, die sie benutzen, um andere zu erschießen. Du kannst auch mit einem scharfen Nagel einen umbringen. So ist er nicht, ne? Also das kannst irgendwie, das ist, ja, das ist keine Lösung. Ja, und vor allem ist ja das Wichtigste daran, dass das den Leuten, denen unsere Regeln eh scheißegal sind, nochmal scheißegaler ist, ob Waffenverbotszone ist oder wie viel Zentimeter ihre Machete hat oder ob Nancy gar nicht will, dass sie Waffenmesser irgendwas rumtragen. Also, ja, Kindergartenscheren, sagt der andere. Genau sowas für Messer. Alles andere wird verboten. Ich habe schon Ad aus Großbritannien gesehen für Messer. Die haben halt vorne keine Spitze. Die sind halt vorne irgendwie, als hätte man die Spitze halt einfach abgeknipst. Da kann man wenigstens niemand mit stechen, dass die Klinge halt immer noch scharf ist. Geschenkt. Ja. Ja, Kritik kommt von der FDP. Konstantin Kuhle, symbolhafte Rechtsänderungen gehen in die falsche Richtung. Wichtiger sei, die bevorstehenden Verbote stärker zu kontrollieren. Ja, naja. Wie wäre es mit die Klientel mal aufräumen? Ich glaube nicht, dass man viele Messer findet, so unbedingt. Also vielleicht bei den entsprechenden, ne, Kollegen, aber Grünen-Innenexpertin Irene Michalić kritisierte den Koalitionspartner. Die FDP sollte ihre Blockadehaltung bei der Waffenrechtsreform aufgeben, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Den dokumentierten Ausstieg aus der, in der Anstieg in der Messerkriminalität können wir nicht mit einem falsch verstandenen Freiheitsverständnis beantworten, sondern müssen sinnvolle Waffenrechtsverschärfungen endlich angehen. Die Gesetzesreform ist überfällig, heißt es. Naja, Jagdverband Schaufenster Politik. Ja, finde ich eigentlich auch, ne? Also, bei aller Liebe, ne? Wie gesagt, sind dann als nächstes Kraftfahrzeuge dran? Weil Kraftfahrzeuge sind auch schon von Menschen zur Gewalt gegen andere verwendet worden. Da wäre es doch Zeit, über ein allgemeines Kraftfahrzeugverbot nachzudenken, würde ich sagen. Hämmer. Wie können wir Hämmer ausschließen? Mit Hämmern kann man Schädel einschlagen. Scheren sind eigentlich genauso gefährlich wie Messer. Keine Scheren mehr. Zirkel, Mordinstrumente, da sind so Spitzen dran. Wenn die ein Kind einem anderen ins Auge sticht, sofort verbieten. Ja, Steine, ganz gefährlich. Kann man Schädel mit einschlagen. Steine verbieten. Ja, sag ich dann, ein scharfer Nagel oder so, ne? Ein gespitzter Nagel, das ja, kannst du schon einiges mit ausrichten, denke ich mal. Das ist so ähnlich mit dem Feuerzeug an der Tankstelle, ne? Es hört halt nicht auf. Es hört halt einfach nicht auf. Genau. Man muss dafür sorgen, dass die Leute keinen Drang danach verspüren, sozusagen, beziehungsweise dass sie sich einfach am Riemen reißen und sowas gar nicht erst machen, ne? Ich meine, oder dass Gruppen von Menschen, die damit besonders auffallen, dementsprechend behandelt werden. Erst recht, natürlich, ja klar. Ich meine, wenn Gruppen von jungen Männern in unseren Städten abends rumlungern und dass die zu der Demografie gehören, die auch diese vielen Messertaten verursachen oder begehen, warum soll man dann nicht so lange anlasslose, wiederholende Kontrollen durchführen, bis die halt keine Messer mehr dabei haben? Warum nicht? Was hindert uns daran? Nur politische Korrektheit. Ja, das ist und die Angst auszusprechen, wer verantwortlich ist. Ja, wenn man ein Messer dabei hat, dann benutzt man das vielleicht auch mal. Das ist ja schon ein Punkt eigentlich. Aber es muss ja auch ein vernünftiges sein. So ein Schweizer Messer, das benutzt man nicht so mal eben. Dann benutzt man tatsächlich eher doch als Werkzeug. Ne? Ja, und auch wenn ich jetzt irgendwie unterwegs beim Wandern bin, warum soll ich nicht ein Messer dabei haben, um einen Schinken zu schneiden? Ich meine, wie gesagt, wir haben das jahrzehntelang ohne größere Probleme geschafft. Ja, die Messer sind sicher nicht das Problem jedenfalls. Das finde ich auch. Ja, unterwegs beim Wandern ist auch keine Messerverbotszone, würden die Leute dann wahrscheinlich sagen. Aber es soll ja allgemein so sein. Nee, es ging ja hier um in dem Artikel um ein allgemeines Verbot. Ja, stimmt, genau. Ja, und auch zum Vergleich, also hier im Stürzenberger haben sie ja wohl verboten, sich eine stichsichere Weste anzuziehen, weil das ja angeblich eine Passivbewaffnung ist. Ja, also, und wer eine Waffe tragen will oder ein Messer in einer Messerverbotszone tragen will, der will es halt ein bisschen verstecken, ne? Also von wegen irgendwie kontrollieren und dann findet es geht man bei diesen Verbotszonen ja generell darum, dass man die Leute irgendwie besser kontrollieren kann, weil man dafür halt eine Handhabe braucht, einen Grund, und wenn du sagst, das ist eine Messerverbotszone, dann kannst du halt die Leute anderslos kontrollieren, weil du halt dann sagst, ja, wir müssen das ja irgendwie kontrollieren, ob hier eine Messerverbotszone ist, und deswegen. So ähnlich wie am Bahnhof, den Bahnhof können sie auch irgendwie zu so einer Zone dann erklären oder sowas. Naja, der Bahnhof ist ja sowieso von der Bundespolizei mit Maschinengewehren seit etlichen Jahren schon, also seit 2001 eigentlich schon bewacht, mindestens, soweit ich mich erinnern kann. Und deswegen fand ich dieses Jahr auch ziemlich krass eigentlich, also dass die Bahnhöfe wohl für diese Messerangriffe mittlerweile die häufigsten Orte sind. Und ganz oben steht Hannover, dicht gefolgt von Frankfurt, mit nur einem Stich Abstand quasi. Aber Hannover ist vorne, das möchte ich Hannover hier jetzt auch nochmal. Das sind zwei Stiche Abstand, okay. Möchte ich dann nochmal sagen. Und Hamburg ist auch kurz dahinter. Wir hatten in Hannover ja auch schon mal diese 12-Jährige, oder wie alt die war, die auf den Bundespolizisten eingestochen hat, wenn euch erinnert, vor vielen, vielen Jahren. Weil die ja irgendwie es nicht geschafft hat, nach Syrien bis in die Türkei ist sie, glaube ich, gekommen, aber da dann nicht weiter, und dann ist sie halt zurück nach Deutschland, nach Hannover, wo die Familie halt wohnt. Und hat dann stattdessen einen Bundespolizisten im Hannover Hauptbahnhof ein Messer in den Hals gerammt. Ja. Und in Zügen war das im ganzen letzten Jahr 196 und in diesem Jahr bis Juni schon 84. So viel gleich, ne? Verbotszonen. Ja, voll. Anlasslose Alle Gepäckkontrollen. Verbotszonen. Als wenn nicht das ganze Land eine Zone ist, in der Verbrechen praktisch also verboten ist. Ja, im Prinzip, ne? Es ist so lächerlich. Bitte Nur damit nirgendwo zustechen. man findet noch die dümmsten Ausflüchte, nur damit man nicht über den Elefanten im Raum, während der das ganze Porzellan in den Laden zerschlägt. Oh Gott. Ja, ich kann es also echt nicht verstehen. Ich meine, gerade im Bahnhof, also was ist da so gut daran, da mit dem Messer irgendwie auf die Leute loszugehen? Also, dass man da leichter wegkommt oder so, das kann ja eigentlich nicht der Grund sein, so Nee, weil da Videoüberwachtdienstes. um Bahnhöfe sich sowieso so Slum-Szenen bilden. Der Kingsburn sagt, wenn Frankfurt einen mehr hätte, hätte es Stechen Nee, gegeben. zwei mehr. Ja. Ja, weiß ich, am Bahnhof ist einfach viel los, ne? Also, da sind viele Leute und da jetzt ist es ein bisschen enger, dann keine Ahnung. Also, ich habe Ja, aber auch was den bringt Eindruck, dass das? einige von den Jungs mal schwer durchdrehen, ob das mit den Drogen zusammenhängt oder. Eben, meistens ist die Drogenszene noch vor der Tür. Jo, In Frankfurt wahrscheinlich. zumindest. Ja, Hannover Du hast auch. halt zwielichtiges Gelichter da rumhängen. Er hat noch gedacht, er hätte dich auch nach Geld gefragt, aber er hat dich nur abgestochen. Weil du Nein Ich gesagt habe hast. kein Geld für meine Fahrkarte nach So. Buxtehude. Kannst du mir mal einen Zehner geben? Ja, Frankfurt, wunderbar. Also Frankfurter Bahnhof ist wirklich so ein Ort, wo ich versuche, schnell wieder weg zu sein. Ja, no see. Ja, mal wieder. Innenministerium möchte ein neues Gesetz machen für dem Bundeskriminalamt, die Befugnis geben, künftig heimlich Wohnungen zu betreten und zu durchsuchen. Also das BKA habe eine zentrale Position in der Strafverfolgung und zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus. Dafür benötige es wirksame und moderne Instrumente. Modern. Das ist sehr modern. Bei anderen Leuten in eine Wohnung einbrechen. In der analogen wie digitalen Welt, heißt es aus Sicherheitskreisen, ja. Der Entwurf zur Reform des BKA-Gesetzes, genau, umfasst die Befugnis zum verdeckten Betreten von Wohnungen als Begleitmaßnahme für die Online-Durchsuchung und Quellen-Telekommunikationsüberwachung an Köln TKÜ. Also das Anbringen von Späßsoftware. Ja, okay. Machen Sie doch schon längst, oder nicht? Warten Sie mal, ich muss da noch mal an die Lampe. Gehen Sie doch schon vor. Genau, jetzt Genau. wird hier behauptet, das wäre im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung. Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion Konstantin von Notz fragt gegenüber den RND-Zeitungen von ernsten Zeiten. So. Hätte man vielleicht nicht so viele Leute reinlassen sollen, wa? Ah, oh, ich komme immer wieder aufs selbe Wieso raus, ne? die Meine Füße. Neonazis werden doch nicht reingelassen hier? Ja, okay. Das BKA Der braucht Staat, die moderne Ermittlungsbefugnisse. Legitimierer. Gleichzeitig ist ja völlig klar, dass es diese Befugnisse bloß im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung geben kann. Ja, dann erklärbar. Das Verfassungsgericht habe gerade beim Thema Lauschangriff klare Vorgaben gemacht, unter diesem Gesichtspunkt seinen Gesetzentwurf zu prüfen. Ja, in der Tat. Also es ist nur ein Entwurf bisher halt. Ne? Aber sie möchten gerne. Ich glaube, das hatte der Lauterbach Anfang von Corona auch mal vorgeschlagen, oder? Dass sie in die Wohnungen wollten oder so. Das kontrollieren wollten im Zweifelsfall. Normalerweise muss die Polizei bei Wohnungsdurchsuchungen den Beschuldigten und die Straftat nennen, sowie angeben, was gefunden werden soll. Sie muss einen entsprechenden Antrag dann der Staatsanwaltschaft vorlegen, die ihn wiederum beim zuständigen Ermittlungsrichter stellt. Ja. Ausnahmen sind lediglich bei Gefahr im Verzug möglich. Ja, Gefahr im Verzug. Wie bei den Stecklingen letzte Woche, ne? Und die Polizei eingesammelt hat. Da hieß es ja auch Gefahr im Verzug. Dann dürfen die alles auf einmal. Sowieso. Ja, mal gucken, ob sie das so durchziehen. Heute so polizeikritisch hat dich der Amjahid radikalisiert. Ja, wenn du mich so fragst, ne, ich fand euch ja ein bisschen einseitig, ne? Allerdings muss ich zugeben, dass ja so Polizeigewalt, wie ich sie jetzt eingeschätzt hätte, zum Beispiel da bei den ersten Corona-Demos mit den Wasserwerfern und so weiter, ja. Das fand ich, ging noch ein bisschen weit eigentlich. Ja, das meint ja Amjahid nicht. Das meinte er nicht, ne? Nee. Darum ging es ihm Ja, nicht, eben. ne? Ich hätte jetzt auch Ja, Storys erzählen können von ja. irgendwelchen Leuten, die zum Fußball gehen Ja, und genau grundlos sowas, und ne? ohne Ankündigung irgendwie getreten werden und lauter solche Dinge. Ja, auch gelegentlich haben Polizisten schlechte Laune und kommen mal mies rüber, so. Kommt auch mal vor, ne? Aber ja, wie Er gesagt, redet ja von er hat das Strukturen selber. und behauptet ja Genau, irgendwie, dass die Leute alle eben. komplett Das vogelfrei wären System. und dass sie Das irgendwie, System hinter der ja, Polizeigewalt, genau, finde und dass ich. sie Ja, genau, das irgendwie, war's dann. ja, morgens halt da sich verabschieden, um dann den Tag über irgendwie zu machen, was sie wollen oder so. Wer das nochmal alles selber erleben möchte, kann unseren Stream vom Donnerstag schauen. Polizeiruf 0. Mit dem Amtscher-Hitler. Ja. Und ja, weiß ich nicht, wie der Amjahid das findet, aber die Polizei soll hier jedenfalls noch mehr Befugnisse bekommen. Also ich finde es gut, wenn das gegen Nazis angewendet wird. Ja, Natürlich genau. nicht gegen die letzte Generation oder die Hammerbande oder so. Ist das hier auf dem Weg in den Polizeistaat? Ja, auf dem Weg in den Stasi-Staat wahrscheinlich eher, ne? Ja. Ist vielleicht auch eine Frage, wie das gemacht wird. Ne? Also bei Corona erinnere ich mich jetzt zum Beispiel, die ganze, ich weiß nicht, ob es ganz am Anfang war, aber gab es da einige so Demos, wo die Polizei da in komplett schwarz und ich glaube Gesichtsvermummung mit einer richtigen Plastikmaske oder so, also schon förmlich in Kampfmontur aufgelaufen sind, wo ich mir dachte, es muss ja auch nicht sein. Ja Und gut, aber auf den das ist dann eine linken. Frage der Politik. Also wenn die Politik das anders handhabt und dann eben andere, die Leute in anderer Kleidung schickt, dann kann sich Ja, das die natürlich auch wissen wieder ja entschärfen. vorher nicht, Ne? was ihnen da blüht. Also, Ja. ich kann das schon verstehen. bei den Ich linken wollte ja nur Demos darauf hinweisen, marschieren die sonst hört ja man noch auch mal so eine. auf. Es kann ja Ist auch ja noch noch mal in so. eine andere Richtung laufen. Das wollte ich ja nur sagen. Vielleicht mal irgendwann mit Glück oder so. Nicht, dass ich damit rechnen würde. Unbedingt. Na Ne? ja, gut, ich meine, wir erinnern uns schon, also das war ja früher auch noch deutlich robuster alles. Ja. Das hat ja schon an Intensität abgenommen, wenn ich mich an so Sachen wie die Startbahn damals erinnere in Frankfurt. Ja klar. Da sind die aber Also auch noch mit anderer da Klamotte gab's aufgelaufen, viel ne? übler Hatten auch aufs Helme auf Maul, und so. als es heute von Polizisten gibt. Ja. Haben die doch mal die Bayern geholt oder so für die Startbahn, Leute, die halt nicht aus Hessen waren. Was ist denn in Nancy diese Woche noch so los gewesen? Einiges. Da gab es was ganz Kompaktes irgendwie. Ja, eine In kompakte Nancy ist ja in Zusammenfassung. Lothringen und nicht im Elsass, wie wo die Elsässer wohnen. Tja. Also, das Bundesverwaltungsgericht hat hier in einem, das war wahrscheinlich so ein, wie sagt man, ja, so ein Schnell. Antrag irgendwie. Ja, mein Antrag. Ja, genau, also noch nicht irgendwie dieses Hauptverfahren oder so, sondern dass sie halt sagen, so ja, wir sind jetzt hier direkt betroffen und wir wollen, dass da jetzt schnell mal entschieden wird, ob das so okay war, wie es gelaufen ist. Und es geht also um das Kompaktverbot, was hier auch in der Pressemitteilung vom Bundesverwaltungsgericht selbst als Strafvollzug des Kompaktverbots bezeichnet wird, wo uns noch die schlauen Leute alle danach gesagt haben, ist doch gar nicht das Kompaktverbot verboten worden. Ist doch nur die Betreibergesellschaft verboten worden. Aber die bezeichnen das jetzt hier auch so und sie haben also im Endeffekt geurteilt, jetzt erstmal, dass es nicht okay ist, weil also Sie haben jetzt quasi nicht inhaltlich darüber geurteilt, ob das jetzt schlecht oder gut ist, was dieses Kompakt-Leute machen, sondern sie haben einfach nur quasi unter der Annahme, dass das nicht okay ist, was die machen, so wie es ja quasi angeordnet wurde von Frau Faeser, haben sie sich jetzt halt gefragt, ob es dann okay wäre, diese Schritte dann auszuführen, die sie ausgeführt haben, und sind zu dem Schluss gekommen, dass das nicht okay ist, weil, wenn es jetzt also stimmt, dass irgendwelche Inhalte aus irgendwelchen Ausgaben von diesem Kompaktmagazin da so und so beschaffen sind, dann müsste man halt erstmal die milderen Mittel wählen, bevor man zu diesem harten Mittel greifen kann. Und mildere Mittel wären dann vor allen Dingen, dass man dann sagt, okay, wenn das jetzt, was hier in dieser Ausgabe XY von diesem Kompaktmagazin stand, da nicht okay ist, dann muss man das halt beanstanden mit dem Presserecht erstmal und denen halt die Möglichkeit dann geben, dann irgendwie das zu relativieren, oder im schlimmsten Fall kann man dann halt die Verbreitung von dieser speziellen Ausgabe dann halt verbieten. Und das muss man halt tun, bevor man jetzt irgendwie sagen kann, wir können jetzt einfach dieses komplette Medienprodukt verbieten. Na, das ist hier im Endeffekt das, was sie jetzt geurteilt haben. Und deswegen ist jetzt erstmal Rolle rückwärts mit den Sachen, die da verfügt worden sind. Was sie hier allerdings auch aufrechterhalten haben, ist diese Anwendung des Vereinsrechts auf diese GmbH. Das hatten ja viele Leute sich gewundert, dass das so geht, weil es ist ja im Endeffekt jetzt, wenn man es wörtlich nimmt, steht da ja nicht e.V. irgendwie hinter dem Namen von dem Kompaktmagazin. Aber sie sagen ja halt auch, dass dieses Vereinsrecht quasi nicht wortwörtlich nur Verein bedeutet, sondern Verein ist im Sinne von diesem Vereinsrecht halt so ziemlich jeder Zusammenschluss von irgendwelchen Leuten. Also wir könnten jetzt zum Beispiel auch durch irgendwelche vereinsrechtlichen Dinge hier irgendwie da beansprucht werden, obwohl wir jetzt hier keinen Verein gegründet haben oder so. Sondern alleine dadurch, dass wir jetzt hier mehrere Leute sind, die irgendwas zusammen machen, sind wir Also quasi ja, ein Verein. wenn du zu zweit oder dritt irgendwas zusammen machst, Unternehmung, dann bist du eine GbR normalerweise, ne? Ja, das Und ist für Geschäftsunternehmungen. ja, wenn du jetzt eine Gesellschaft gründest, dann hast du eigentlich eine andere Firmierung. Und das GbR, ja, das läuft so als Standardkonstrukt irgendwie nebenbei, würde ich mal sagen. Das in eine Vereinsgeschichte umzuwandeln, finde ich auch mutig auf jeden Fall. Mal gucken, ob es klappt. Ich weiß nicht. Ich Nee, finde es geht ja das, nach dem, was wir sagen. Nee, sie sagen halt eben, ja. dass wenn mehrere Leute irgendwas tun, dann ist es halt ein Verein in diesem Sinne. Und das ist ja auch im Ja, wenn Endeffekt wichtig, die. weil sonst könnte ja jeder einfach irgendwie, du kannst ja sagen, Antifa ist auch nichts. Ist auch Ist nicht schon klar, da eingetragener muss ja Verein oder so. Verantwortlichkeiten und so weiter müssen ja geregelt werden. Aber wenn das mit ja, wie soll man sagen, Gewinnabsichten ist oder so, dann ist es eine GbR, ne, mindestens. Also wenn es eine Firma sein soll, dann ist es eine GbR, wenn mehrere was machen. Ich weiß nicht, also ich finde das nicht so austauschbar, aber klar, Das es ist ist es eine aber. Personengesellschaft, ne? Das ist es aber, So, und das haben sie hier drin halt nehme ich eben mal auch so hin. klargestellt. Ja. Also das Vereinsrecht ist halt anwendbar auf im Endeffekt alle Zusammenschlüsse von irgendwelchen Leuten. Vollkommen egal, wie Ja. die, ob die jetzt Also ich habe lose das sind Vereinsrecht mal ohne. gelesen, das sind nur 20 Seiten oder so. Und wüsste ich spontan nicht, woran das da Ja, wieder da so gelten ja noch eine mehr Sachen darunter. Zum Kompaktmagazin, Beispiel ne? halt eben diese Geschichte hier mit dem Verbot. Das wird ja wahrscheinlich jetzt nicht direkt irgendwie im, wie auch immer, Gesetzbuch drinstehen, wo jetzt drinsteht, was ein Verein ist. Sondern da steht dann drin, wir verweisen auf dies und das. Und in Ja, diesem sicher. Sinne. Okay, Straftaten dürfen die natürlich auch nicht begehen, das ist schon richtig, ne? Zum Beispiel sowas. Vereine. Ja, aber es war natürlich eine ziemliche Klatsche. Im Endeffekt, und am nächsten Tag gab es dann hier eine Pressekonferenz, und die Überschrift des Ganzen seht ihr jetzt schon eingeblendet. Ja, Gewalt gegen Frauen. passt irgendwie nicht zum Thema, ne? Zentrale Ich wollte mal kurz Anlaufstelle soll erzählen, dass für besseren Schutz sorgen. Der Steinhöfel doch so sauer war und dann schon im Vorfeld gesagt hat, die Faeser tritt sowieso nicht zurück, die redet sich raus, mit das kann schon mal passieren oder so. 100% genau so ist es gekommen. Ne? Ja. Jo. Ja, willst du das gucken hier, Gewalt gegen Frauen, zentrale Anlaufstelle? Ich meine, kann doch mal passieren, okay. Aber das wievielte Mal ist es, dass diese Frau unangenehm auffällt mit ihrem Verständnis für Grundrechte, Verfassung, Bürgerrechte etc.? Ja, finde ich auch. Sagen wir nochmal, das Fass überläuft oder so. Ja, schon lange. Das Fass ist eigentlich schon, sind nur noch Steine drin. Alles, was drin war, ist übergelaufen. Vielleicht hat es ja vorher den Olaf gefragt. Er hat gesagt, ja, mach mal. Ne? Versuchen wir mal. Muss ja nicht Ja, so das macht er betreten. ja immer so. Und am nächsten Muss ja Tag nicht so weiß ich, betreten, nee, hab ich nicht sondern. gesagt. Genau. Habe ich das gesagt? Ich? Fressefreiheit, sagt die Annalena dazu. Fressefreiheit. Ja, und hier geht es jetzt im Endeffekt darum, dass sie jetzt eine 24-7-Sonderwache im Berlin-Ostbahnhof eingerichtet haben von der Bundespolizei. Und da können dann Frauen vorstellig werden wegen Gewalt in Partnerschaften. Und Nancy sagt, das ist jetzt hier, damit die Frauen dann quasi sagen können, ja, zum Bahnhof, da muss jeder ja mal irgendwie hin oder so. Und damit die das nicht merken, dass sie dann da hingehen oder so. So. Bei uns schließt die Bahnhofsmission. Für Obdachlose gibt es offensichtlich nicht mehr so viel Geld. Echt Frauen schließt. halt schon 1000 Anlaufstellen hätten in Berlin. Gibt es sicher Notruftelefone, da gibt es Frauenhäuser, gibt es Ja. alles Mögliche. Aber halt Nice. Symbolpolitik ist was Schönes und Frau Faeser wollte halt was Positives vermelden. Ja, und außerdem, sie rühmt sich auch damit, dass man auch mit diesen Beratungsstellen zusammenarbeitet. Und da geht bei mir dann schon wieder die Alarmglocke los, wo ich mir denke, also entweder ist es jetzt die Polizei oder ist es jetzt nicht die Polizei. Also, was soll das denn? Beratungsstellen sind jedenfalls nicht die Polizei, die haben ja keine hoheitlichen Aufgaben auszufüllen. Sogenannte Beratungsstellen. Und am Ende von dem Ganzen geht es dann auch nochmal über die Sache, das hatte ich ja vor ein paar Wochen schon mal hier vorgestellt und mich drüber aufgeregt, mit dieser Täterarbeit, dieser verpflichtenden Täterarbeit. Und da stellt sie jetzt schon in Aussicht, dass Marco Buschmann schon gesagt hat, ja, das ist eine super Sache, das machen wir auf jeden Fall. Also, dass du dann in Zukunft, wenn du irgendwelche Anschuldigungen gegen dich hast, als Mann, dass du dann dazu verpflichtet bist, zu irgendwelchen NGOs zu gehen, irgendwelchen feministischen, wo du dann nur, dass du abschließen kannst, wenn du sagst, ja, ich bin komplett alleine schuld und das Patriarchat und ich gelobe, mich dem Patriarchat loszusagen oder so. Was auch immer die dann, denen dann in ihrem Aktivistenhirn da irgendwie einfällt, wie die Welt geschaffen ist. Das kannst du dann Zeugnis ablegen, bevor du da aus dem Kafka-Gefängnis wieder rauskommst. Aber da sind sie natürlich alle ganz stolz drauf, weil das bringt's ja. Wir wollen Gewalt beenden, ne? Die können das ja, die wissen ja, wie das geht. Bisher wurde das ja nur nicht versucht, aber die werden das jetzt machen, dass es keine Gewalt mehr gibt. Und wenn du Bundes jetzt willst, dass die Geschwister. Nancy da zurücktritt, weil sie so inkompetent ist und keine Ahnung hat, wovon sie redet, dann willst du, dass Frauen weiter geprügelt werden. Das ist ja das, was ich davon Achso. quasi. Also, das ist ja so ein bisschen jetzt, ne, wenn man das jetzt genau damit verbindet und so, Ja. da gab es natürlich auch Fragen zu dem Thema, die sie dann weggelächelt hat. Also, jetzt, ob sie jetzt zurücktreten würde oder so. Die Sarah Riffler von News hat sie gefragt, ob sie jetzt zurücktritt. Und das hat sie dann nur weggelacht. Ein bisschen geknirscht hat sie, geguckt hat sie schon, aber ja, es war doch ein bisschen zu leicht, ne? Jetzt so da sitzen bleiben zu können. Ja, was für ein billiger Trick auf jeden Fall, jetzt mit diesem Kram da irgendwie um die Ecke zu kommen. Ja, auch. Und Verantwortung ist ein Dorf in Südchina für die heutige Politikergeneration. es ist halt einfach so, dass, ja, es ist halt wieder dieses Ding, die Menschen leiden, gibt uns Macht, macht mehr von dem Zeug, was wir irgendwie wollen, weil wir wissen ja, wie es geht, aber im Endeffekt, es wird sich nicht einstellen. Es, die Probleme mit diesen ganzen Sachen oder also Aussage gegen Aussage und lauter solche Geschichten, das wird sich halt nicht dadurch verhindern lassen. Das wird es halt immer geben. Genauso wie Leute, die ihr Messer mitnehmen und damit auf Leute einstechen. Die wird es auch, Nancy, das mag dich jetzt vielleicht überraschen, aber auch nach einem umfassenden Messerverbot wird es das weiterhin geben. Und das ist das große Problem im Endeffekt. Nichts von dieser ganzen Rechteeinschränkung, die wir gerade ständig, ja, Wohnung durchsuchen, keine Messer mitnehmen, all diese Sachen, die bringen alle nichts. Aber wir müssen trotzdem unsere Rechte einschränken lassen, weil die da oben eine Simulation fahren. Ich meine, die wissen doch selber, dass das einen Scheißdreck bringt. Dass so eine Beratungsstelle schön und gut oder eine Auffangstelle schön und gut, aber dass das auch wenn ich dann den notorischen Frauenschläger zu Pink Stinks schicke für 4 Wochen, das ist alles blank slate, ja. Dann wird er dann neu beschrieben, der wird formatiert und neu beschrieben, dann macht er das nie wieder. Wir haben eine ganz erfolgreiche Idee oder was? Ja, und wo das alles hinführt, sehen wir jetzt in Kanada. Apollo News berichtet hier, dass dort ein neues Gesetz jetzt beraten wird. Der Online Harms Act, also der das Online-Schadensgesetz, Bill C-63, bereits im Februar von der kanadischen Regierung vorgelegt. Im Herbst soll über die Verabschiedung entschieden werden. Da werden die Paragraphen 318, 319 des kanadischen Strafgesetzbuches geändert. Und zwar, wer öffentlich zu Hass aufstachelt, soll künftig bis zu 5 Jahre Gefängnis statt bisher 2 Jahre kriegen können. Auch soll ein neuer Straftatbestand geschaffen werden, wer eine nach dem Criminal Code strafbare Handlung begeht, zum Beispiel Vandalismus, und dabei von Hass motiviert ist, soll sogar lebenslang ins Gefängnis kommen können. Dieses wird als Hassverbrechen bezeichnet. Was haben die Kanadier denn? Die haben doch gar nicht so ein Einwanderungsproblem wie Doch, wir oder irgendwas. natürlich, natürlich, massiv. Ja. Ja, die sind doch wie Europa, was das angeht, im Endeffekt. Ich dachte, da kommt man so schlecht rein, da brauchst du viel Geld oder so, aber gut, Geld kann man sich leihen, ne? Nö, aber die haben auch eine Armutseinwanderung, auf jeden Fall. Und eine Einwanderung aus eben den Gesellschaften, die auch bei uns halt immer wieder für Stress sorgen. Im neu formulierten Paragraphen soll wörtlich stehen: Jeder, der eine Straftat nach diesem Gesetz oder einem anderen Gesetz des Parlaments begeht, wenn die Begehung der Straftat aus Hass, aus Gründen der Ethnie, der nationalen oder ethnischen Herkunft, der Sprache, der Hautfarbe, der Religion, des Geschlechts, des Alters, einer geistigen oder körperlichen Behinderung, der sexuellen Ausrichtung oder der Geschlechtsidentität oder des Geschlechtsausdrucks motiviert ist, macht sich einer strafbaren Handlung schuldig und wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe Das kommt doch auch nur von der Politik, bestraft. das kommt doch nicht aus, das kommt, das will doch kein Bürger, will das sowas nicht haben, oder? Nö. Interessant, Das ist ne? eine Wie die Frechheit, einem oder? sowas dann. Ich meine, es sieht immer mehr so aus, Also, als wäre wirklich der sie Plan, halt die demokratischen westlichen Gesellschaften einfach zu zerstören. sehen ihre Hände gebunden, ne? Sie sehen ein Problem, werden sie anders nicht her als mit, keine Ahnung, Nee, Gewaltgesetzen. das ist der Plan. Du nimmst die Leute, die Widerstand leisten, mit solchen so lange raus, bis keiner mehr Widerstand leistet. Und dann kannst du deinen globalistischen Scheißdreck durchziehen. Dann lässt sich auch jeder gegen Monkeypox impfen oder schluckt sonst irgendwas, lässt sich ein Chip implantieren oder irgendeine Scheiße. Du musst nur genug Leute bestrafen und zwar knallhart. Und damit fängt Kanada offensichtlich jetzt an. Besonders brisant: Der Gesetzentwurf soll erstmals die Möglichkeit schaffen, eine durch vermeintliche Hasspostings aufgefallene Person präventiv zu bestrafen, noch bevor diese tatsächlich ein Hassverbrechen begangen hat. Konkret sollen Bürger die Möglichkeit erhalten, andere Personen mit Zustimmung eines Generalstaatsanwalts bei einem zuständigen Richter zu melden. Sieht der Richter den Umstand als gesichert an, dass die andere Person ein Hassverbrechen begehen könnte, selbst wenn diese bisher nicht verurteilt war, kann der Richter verschiedene Maßnahmen anordnen, die der Prävention dienen sollen. Dazu kann das Verordnen einer Fußfessel, aber auch Kontaktverbot sowie die Einschränkung der Reisefreiheit gehören. Diese Maßnahmen können bis zu einem Jahr gelten. So soll vorgeblich verhindert werden, dass es überhaupt zu Straftaten kommt. Weigert sich die beschuldigte Person, den Auflagen zu folgen, droht bis zu einem Jahr Gefängnis. Konkret können Personen gemeldet werden, bei denen nur die Befürchtung besteht, im Original steht da 4, dass sie nach Paragraph 318 des Strafgesetzbuches zum Genozid aufrufen oder sich nach Paragraph 319 öffentlich antisemitisch äußern könnten. Es könnten jedoch auch Personen von der gerichtlich angeordneten Überwachung betroffen sein, denen zugetraut wird, ein Hassverbrechen nach Paragraph 320.001 zu begehen. In diesem werden auch Hassverbrechen gegen Menschen aufgrund Herkunft, sexueller Orientierung, sexueller Identität oder Religionszugehörigkeit mit einbezogen. Ein Richter muss dann überprüfen, ob genügend Hinweise für den Verdacht auf ein zukünftiges Verbrechen bestehen, sodass vorbeugende Maßnahmen angeordnet werden können. Ja, sowas muss man machen, wenn man Schutz ausüben will mit Polizei oder so. Die kann ja das normalerweise nicht, weil sie ja nicht die Befugnisse dazu haben und eigentlich auch dafür da sind, irgendwelche Sachen aufzuklären, die passiert sind. Aber wenn man meint, man müsste die Leute schützen, ja, dann muss man eben Gewalt im Prinzip anwenden, ne? Das ist immer hanebüchen, ey. Die zweite Lesung ist für den September im Unterhaus geplant. Sollte der Entwurf durch das Unterhaus gehen, muss er vom Parlament verabschiedet werden. Wie ist denn die Originalquelle? Wer ist denn da? Wie meinst du, dass die Quelle Ja, scheinen die von. Gesetzestexte zu sein, soweit ich das So. verstehe? Okay, Also ja, das die Texte von Apollo. diesem Wenn sie was Vorschlag. übersetzen, dann verlinken sie normalerweise den Originalartikel. Nee, hier ist aber nichts verlinkt. Also hier ist Okay. auch einfach nur eine Autorin drüber. Ich nehme mal an, du kannst ja das Ding lesen, was da, ne, Ja. die Drucksache dazu. Und sie haben nicht mal irgendwelche Mutanten gebraucht, die sie in irgendwelchen Tanks züchten oder so. Für den Minority Report. Jo. Der Chat feiert auch schon Orwell und Philip K. Dick, ja, absolut. Ja, die kriegen ihre Strafzettel nicht eingetrieben, aber müssen irgendwie online jeden Dreck irgendwie kontrollieren. Das ist so überflüssig, ne? Wie ein Kropf. Mann. Bremen erweitert Zwei Online-Wache. Bremen erweitert Online-Wache. Anzeige von Hasskommentaren ab sofort möglich. Yay, dass das das Bremen Yippie gefehlt hat, ne? die Ja, das mit den hier mit der Bildung und so in Bremen, das kann man hinten anstellen. Hauptsache ist erstmal die Online-Wache entsprechend ausgerüstet. Seit 2017 bietet die Polizei Bremen Bürgerinnen und Bürgern an, bestimmte Strafanzeigen auch online zu erstatten. Nun wurde die Online-Wache um ein neues Modul erweitert, das es Bürgerinnen und Bürger ab sofort ermöglicht, Hasskommentare direkt über das Portal zu melden. Dies ist ein weiterer Schritt im Kampf Yippie, gegen Hassrede, in yay, Klammern Englisch Hate Speech. yay. Im Yippie, Internet. Englisch, ne? Also nach deutscher Rechtssprache oder wie? yay. Schreibt doch gleich kulturmarxistisch Hate Speech. Unter Hassrede versteht man abwertende oder menschenverachtende Äußerungen, die sich gegen Personen oder Gruppen richten und zum Beispiel auf deren Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Behinderung, Weltanschauung oder Religion abzielen. Diese Form der verbalen Gewalt Verbale Gewalt. tritt häufig in sozialen Netzwerken, Foren und Kommentarspalten auf und äußert sich in Kommentaren, Beiträgen, Memes oder Videos. Beispiele hierfür sind rassistische, sexistische, homophobe oder extremistische Inhalte, die auch Holocaust locken. Ja, Klar, dafür natürlich. brauchen wir keine Ja, neuen sicher. Sachen Aber oder ehrlich. Gewaltverherrlichung umfassen können. Ja, und bitte sehen Sie das auf dem gleichen Level. Na, sollte Aber man hier noch homophob ist ja schon ergänzen. auch auslegungsfähig ein bisschen, ne? Auch im digitalen Raum sind solche Äußerungen strafbar, wenn sie die Rechte anderer verletzen. Ja, und in Klammern, auch wenn diese davon nichts mitbekommen, wie es jetzt im Fall von Politikern ja ist. Denn da haben wir jetzt extra ein Gesetz geschaffen, dass da auch von Amts wegen ermittelt werden kann. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sie abwertend, volksverhetzend oder die Menschenwürde verletzend sind nach Paragraph 113, 130 StGB. Besteht eine Volksverhetzung, wer zu Hass oder begeht eine Volksverhetzung, wer zu Hass und Gewalt gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen aufruft, diese gegeneinander aufhetzt oder als minderwertig darstellt und damit den öffentlichen Frieden gefährdet. Ja, das haben wir schön da Ja. reingerührt, um zu Jo. suggerieren, dass das damit dann auch immer verbunden ist. Wie kann ich denn die Menschenwürde eines Mitmenschen verletzen überhaupt? Ab Ohne heute können Rechtsverlust. Bürgerinnen und Bürger strafrechtlich relevante Inhalte wie beispielsweise Volksverhetzungen der Polizei Bremen auch online melden. Der Service ist unter Polizei Bremen und da über den Reiter Online-Wache erreichbar. Anschließend erfolgt eine Weiterleitung zum Portal. Die Online-Wache kann sowohl über den Computer als auch über mobile Geräte erreicht werden. Die Polizei wird diese Anzeigen sorgfältig prüfen und bei Verstößen gegen das Strafrecht konsequent gegen den Täter vorgehen. Warum ist das eigentlich gegendert? Wir appellieren an die Bevölkerung, hasserfüllte Äußerungen im Netz nicht unkommentiert stehen zu lassen. Ja, bitte, bitte kommentieren Sie Ihren eigenen Hass unter den Hass, bitte. Bitte lassen Sie es nicht unkommentiert stehen, würde ich jetzt hier reinlesen. Sondern aktiv Stellung zu beziehen. Ja, genau. Bitte hassen Sie zurück. Wichtig ist auch, solche Hasskommentare zu dokumentieren. Dabei sollten die Fundstelle-Webseite, die zugehörige, sowie Screenshots, nein. Nein, Polizei Bremen, sagt den Leuten bitte mal, sie sollen Archive machen, der betreffenden Inhalte festgehalten werden. Diese Informationen sollen dann an das Ja, keine Ahnung. Plattformbetreiber und direkt an die Polizei weitergeleitet werden. Weil Screenshots sind super einfach zu fälschen, liebe Polizei Bremen. Ach Mensch, haben Sie nicht dran gedacht. Ja, und also zu dieser Geschichte, ich weiß nicht mehr genau, was war, aber ein eigentlich komplett, wie sagt man, seriöser Anwalt hat hier drüber kommentiert bei dem Ding: Ich hasse die Polizei Bremen. Also über den Tweet, wo sie das rausgetwittert haben. Ja. Und die Kommentare darunter unter dem Tweet waren auch böse. Also. Ja, Ja, was ganz brauchen wir Bremen alles? hasst die Das. AfD, das ist dann wieder erlaubt, ne? Also, die sollen mir doch mit ihren Doppelstandards wegbleiben. Ja, da wird, hat jetzt keiner die jetzt deswegen angezeigt. Ich denke mal eher nicht. Es geht mir ja nur darum, dass selbst so seriöse Leute sich dazu hinreißen lassen, hier einfach die Polizei zu veräppeln. Weil sie so, ja, so Clowns-Geschichten irgendwie raus, also so ein Clowns-Rechtsverständnis haben. Das ist hier das Problem und nicht das, was Amjad meint. Das ist hier die Scheiße, die von der Gesellschaft über irgendwelche Strukturen, über Politik an diese Leute herangetragen wird, dass sie hier reinschreiben in Klammern Englisch Hate Speech. Ja, und ich meine, strukturell hat der Mohammed schon recht. Manchmal, wenn du den falschen Menschen einen Pimmel nennst, wird dir daraufhin von der Polizei die Tür eingetreten. Ne? Ist ja auch immer die Frage, wie lange wart ihr denn die Verhältnismäßigkeit bei der Auswertung eurer Meldestelle? Weil hier steht ja glücklicherweise überall nur dann, wenn Strafbarkeit im Spiel ist. Und wir wissen ganz genau, wie gerne unsere Weisungsbefugten Politfunktionäre euch auch halt die nicht strafrechtlichen Sachen aufs Auge drücken würden. Würdet ihr da auch noch mitspielen? Oder sagt ihr dann, nee, das ist nicht unser Job? Ich habe das so verstanden, dass da so ein paar Anwälte sind, die Sachen suchen, die Sachen raus, dann geben sie die an die Polizei, die wiederum gibt die an die Staatsanwaltschaft und die ja, entscheidet dann irgendwie selber oder irgendein Richter normalerweise im Sinne der Antragstellung. So, wenn du dich dann Ist das nicht wehrst, hast du eben super? Pech gehabt. Ne? Ist das super, wenn Einfach. man das so dezentral macht? Weißt du, was damals die Verwaltungskosten in der Normannenstraße, das war Unsummen. Ja, wenn du so eine ganze hauptzentrale Aufklärung hast und die vielen verbeamteten Mitarbeiter, Führungsoffiziere. Und so kannst du das ja praktisch agil hier, ja? Modern, digitalisiert. Ja? Schön. Ja, und ein Geschäftsmodell ist es auch noch Ich am mal Ende. Geschäftsmodell, nee, Ja, wer für die verdient da Anwälte. Es gibt dran? auch Anwälte, die das machen. Anwälte, nee, das ist Quatsch an dieser Stelle. Du weißt, dass der Polizei da hat kein Anwalt was mit zu tun. Höchst der einzige Anwalt, der da was mit zu tun hat, das ist hinterher der, den du dann brauchst, um dich da wieder rauszuklagen aus der Scheiße. Naja, gut, also da werden Deswegen kannst wahrscheinlich du dich schon doch auch nicht so Anwälte Anwälte, die für die Politiker die dran. Sachen zusammensuchen, zum Ja, das Beispiel. macht ja mittlerweile die Polizei selber sogar. Na nee, gut, die Ach Strack so. Zimmermann hat ja wohl, soweit ich das gelesen habe, man muss ja vorsichtig sein bei der Dame, die hat ja wohl alles über eine Kanzlei laufen lassen. Ne? Also, aber in dem Fall sind die auf jeden Fall beteiligt, weil sie können Stunden machen bei der NGO und die machen die nicht umsonst. Aber die NGO kriegt ja Geld vom Staat, da kann sie auch Anwälte bezahlen. Also da freuen sich alle Ja, im aber Endeffekt. Außer dem den hier ist ja Brief auch egal, schickt. ob es Anwälte sind Hier ist oder ja jetzt irgendjemand scheinbar sonst, keine der die Sachen NGO dran rauszieht. Ne? beteiligt. Das Hauptproblem an dieser Stelle ist einfach die Nee, hier nicht, das ist Ressourcenverschwendung. Du hast ja Leute, die da hinterher recherchieren sollen, hinter irgendwelchen Quatsch, der im Internet steht. absoluter Quatsch. Ja. Das ist das Richtig Quatsch. Hauptproblem bei der Sache. Und natürlich dieser Chilling-Effekt, den das auslöst bei den Leuten. Wenn dann hier so schwammige Begriffe wie die Menschenwürde und sowas dabei herangezogen werden. Und wir wissen ja, wie weit das teilweise ausgelegt wird. Also jetzt nicht unbedingt von Gerichten, aber von irgendwelchen selbsternannten Antifaschisten, da ist die Menschenwürde ja schon gefährdet. Ja, wenn man sich darüber aufregt, dass irgendwelche Leute sich sonst was rausnehmen. Oder wie Amjahid ja auch mit seinem, der hat es ja auch so dargestellt, als ob das irgendwie El Dorado oder so ist, wenn man das Dublin-Abkommen hier durchsetzt und die Leute in ein sichere Drittland abschiebt, wo sie das erste Mal aufgeschlagen sind. Also die Durchsetzung des Rechts ist ja auch gegen die Menschenwürde, was nach diesen So Leuten meinte geht. es. Amjahid. Ja, und wer uns auch beschützt hier, das ist der Mensch, der uns beschützt. So fühlt ihr euch geschützt? Das ist Thierry Ja, ein Breton. alter grauer Mann. Und der hat jetzt hier dem Elon Musk so einen Brief geschrieben, weil er ja sich mit dem Trump unterhalten hat. Und hat ihn irgendwie so komisch darauf hingewiesen, dass er die Pflicht hat, hier, da ja sein Netzwerk auch von Europa aus zu erreichen ist, sich darum zu kümmern, dass die Europäer vor Harm, also vor irgendwelchen Schäden hier geschützt werden, die nicht näher benannt werden. Im Zusammenhang mit dem Trump-Interview. Und das hat dann irgendwie Sinn ergeben für den Herrn Breton. Aber irgendwie außer ihm wohl so ziemlich für niemanden. Ja, dafür haben sie sich den DSA geschrieben und dafür benutzen sie jetzt auch, ne? Also schon irgendwie logische Folge, aber auch hässlich, ne? Ja, was heißt benutzen? Bisher ist es ja jetzt noch nicht benutzt worden. Ja, versuchen wir. Drohen sie jetzt erstmal an, ne? Der Breton. Monsieur Breton, Frau Nancy. Ich fand das schön, wie Elon Musk darauf reagiert hat. Er hat gesagt, er würde dieses unflätige Meme nicht posten, weil er gute Kinderstube hat. Und dann hat er darunter das unflätige Meme gepostet, dass Herr Breton Verkehr mit seinem eigenen Gesicht haben soll. Tja, nicht jeder lässt sich einschüchtern, Thierry. Und man Ja, kann was den erwarten Musk irgendwie die, mögen ne? oder nicht, aber Chuzpe hat er auf jeden Fall. Die wollen doch, dass die Leute sich an bestimmte Sprachregeln halten und suchen sich einen raus, der das dann irgendwie herstellen soll. All das ist irgendwie eine Frechheit in sich, ne? Ich habe über ihn ein Gerücht gelesen, das konnte ich aber bisher noch nicht verifizieren, dass er inzwischen aufgrund seiner großen Verdienste um den Senegal die doppelte Staatsbürgerschaft dort hat und dort sein Geld versteuert. Ja, schon gehört. Was ich nett Okay. fände, weil da hat der Senegal nämlich hat sehr niedrige Steuern für Leute, die gut verdienen. Das fände ich lustig, wenn das Geld von der EU direkt dort niedrig versteuert in seine Tasche geht. Aber das sehen doch egal, oder? Ja, wie gesagt, ich habe bisher ich konnte es noch nicht verifizieren. Ja, natürlich ist das allen egal, aber ist es geil, der Typ will unsere Freiheit einschränken, hält sich hier für einen großen Mugu, aber führt seine Steuern halt lieber woanders ab, wo er halt, also wir bezahlen ihn aus unserer Arbeit und das, was er davon zurückgeben müsste, gibt er lieber irgendwie im Senegal ein bisschen weniger. Na, nur dann. Ich sehe das jetzt gerade erstmal. Der Breton hat da angemahnt, dass er nicht mit dem Trump reden soll. Und Genau. das ist mal wirklich doppelt. Aber wenn Also. der Putin irgendwas sagt zu einer Wahl irgendwo auf der Welt, dann ist Martini am letzten, ne? Aber wenn sich hier Genosse ungewählter Funktionär irgendwie einmischt, halt mit jedem Tag, mit jeder dieser Noten, mit jedem Gesicht wie dem von Thierry Breton, weiß ich, dass die EU weg muss in ihrer jetzigen Form. Die muss einfach weg. Mit jeder Einschüchterung von Ungarn oder Polen oder sonst irgendwem, der aus der Reihe tanzt. Mit jedem Mal weiß ich, die EU muss weg. Die ist zu mächtig für ihr eigenes Gutes und vor allem für uns. Ja, Dieser zu lange Verein vielleicht muss schon zerschlagen werden. wieder am Stricken, ne? Also je länger so ein System besteht, desto mehr Regeln hat es dann auch und desto irgendwann unerfüllbarer wird das dann auch irgendwann. So ähnlich wie unser Ja, vor allem Steuerrecht. er behauptet, er schützt uns vor Ja, irgendwas. das ist ja gerade Niemand andere hat ihm dran. den Auftrag gegeben, uns vor irgendwas zu schützen. Schon gar nicht vor Twitter. Ja, eben. Das ist auch so eine Aber der große Gefahr, orangene sich Mann, dann. der sagt nachher so Dinge, von denen Ja. sowieso jeder weiß, dass er dem mal sagt, wie dass die Wahl da irgendwie gestohlen war oder so. Und dann Da haben habe wir ich doch mich. Harm, das macht uns doch harm, oder nicht? Oh Gott. Sind Ich da habe da nicht 5 Minuten geharmt? reingehört, ne, bei dem Musk und dem Trump. Das war ganz schöner Unsinn, was die sich erzählt. Zumindest zu dem Zeitpunkt haben die Ja, ich sich habe ganz es nur schöne komplett angehört. Ja. Plattitüden aneinander an den Kopf geworfen. So, ja. Wie gesagt, ich habe es nicht lange ausgehalten. Der Trump kann das besonders gut. Wenn one country and the other country, the good country and the bad country und so. Boah, so richtig platt, ne? Das Ja, er hat ja auch gemeint, dass Putin schon gesagt hat, er will die Ukraine eigentlich haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, and I said, don't you do it. I said, don't do it. Trump ist praktisch die Tagesschau in einfacher Sprache. Nur für Politik. Oh Gott, ja, Ja. Gouda Marinic, die Königin der Ah, die habe ich schon mal gehört NPCs. von. Na ja, Jagoda. Ja, hier wird wieder projiziert bis zum Abwinken. Was Rechte sich eigentlich wünschen, ist Beleidigungsfreiheit, sagen die Linken gegen Projizieren. ihre Feinde. Ja, bei euch ist von früh bis spät alles nur Feinde. Bei gleichzeitigem Welpenschutz für sich selbst. Hashtag HateAid. Hashtag Hate Speech, Hashtag alles, was wir tun die ganze Zeit. Hashtag GEMA geht und so weiter und so fort. Der ist hiermit aufgehoben, meine Kolumne. Oh Ja, die Gott, ja, vermeintlichen Verteidiger Gouda. der Meinungsfreiheit halten es am schlechtesten aus, wenn ihnen jemand diese Meinungsfreiheit nutzt, um ihnen ihresgleichen den Spiegel vorzuhalten. Das bezieht sich auf euch selber, aber ganz bestimmt nicht auf Elon Musk. Was Rechte sich eigentlich wünschen, ist Beleidigungsfreiheit gegen ihre Feinde, aber gleichzeitig Welpenschutz. Ihr Nazis. Der ist hiermit Ja, offiziell eben, aufgehoben. wer ist denn die ganze Zeit unterwegs und beleidigt jeden, der nicht eurer Meinung ist? Also, das sind auf keinen Fall die Leute, die eher. Jo, und dann schön blocken, ne, den Welpenschutz in Anspruch nehmen. Oh Gott. Ja. Ja, ich sage, projizieren, ne? Wie Projizieren, hieß unser Stream? Projizieren. Ich habe es schon wieder verdrängt, aber. Nee. Mit ihrem Schaut euch. Republika-Dings fällt mir gerade auch nicht mehr ein. Wir haben einen Was der Stream. Thema war? Ja, Ja, doch, inhaltlich was nicht. Thema war, weiß ich noch, das Haus Gut. der Kulturen und so. Aber ja, also, die ist Warte, da schon so ich guck komplett kurz nach. unreflektiert gewesen. Die ist da schon komplett unreflektiert gewesen. Und dass sie jetzt hier halt hingeht und es ist unvorstellbar, wer klagt denn die ganze Zeit? Ja. Ich meine, der einzige, den ich erfolgreich gegen Beleidigungen, falsche Behauptungen vorgehen sehe, aus der rechten Ecke regelmäßig, sind eher Leute, die halt von Linken irgendwie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen beleidigt worden sind, wie der Don Alfonso zum Beispiel oder wenn Steinhöfel mal wieder irgendwen rausgehauen hat. Ja, ihr beleidigt und wundert euch, wenn die Gerichte das dann irgendwie, die Sachen dann irgendwie kassieren. Wobei ich glaube, dass halt gerade eure politischen Gegner, ihr guckt natürlich nur auf die Leute, die auf Twitter irgendwie schreiben, bäh, bäh, bäh, Ricarda ist dick und deswegen müsst ihr alle weg oder so, auf die guckt ihr, aber ihr redet mit den echten Kritikern, mit den Leuten, die halt auf dem gewissen Niveau mit euch diskutieren wollen, mit denen sprecht ihr ja gar nicht, weil ihr genau wisst, dass ihr eine Klatsche nach der anderen abzieht. Also Ja, da man wäre ja fast froh, wenn sie mal die Meinungsfreiheit nutzen würden, um das ihresgleichen oder unseresgleichen einmal für den Spiegel vorzuhalten, aber sie kriegen es ja nicht geregelt mit den Argumenten. Ja, die Das ist kriegen immer das ja auch dasselbe nicht wie hin, alles sonst. überhaupt die Position von anderen Leuten richtig darzustellen. Ja. Das ist ja nur so, das sieht man ja an diesem Bild hier. Das Bild ist ja eigentlich, spricht ja schon Bände. Also. Das ist wegen der hohen Empathie bei den Linken. Ja, wahrscheinlich. Und der Stream hieß, denkt nicht an rosa Migranten. Das war der Stream von uns. Achso. Ja, und das hat auch was mit Meinungsfreiheit zu tun, nämlich die gute Anna von Treuenfels Frohwein war eine Dame, die aktuell in der Hamburger Bürgerschaft sitzt, als einzige FDP-Abgeordnete bis vor kurzem. Und von der hatte ich euch damals mal erzählt, als da die Wahl gelaufen ist, weil die war dann nämlich die Spitzenkandidatin und hatte auch ein Interview gegeben, irgendwem vom MDR oder so. Es war auf jeden Fall nicht vom NDR, was man nicht denken würde, aber ich glaube, das war einfach so eine Serie von verschiedenen Wahlen, die da irgendwie gerade waren. Und da gab es dann irgendwie so ein Format und eins war mit ihr, wo sie irgendwie so durch die Gegend gefahren bin und sie konnte halt so ein bisschen erzählen, was sie meint. Und da hat sie halt explizit das Thema Meinungsfreiheit aufgerufen und halt eben damit ihren Wahlkampf bestritten und hat dann halt als Direktkandidatin von der FDP, was ja nicht sehr oft passiert, da also genug Stimmen bekommen, um als Direktkandidatin dann in die Bürgerschaft als einzige einzuziehen. Und diese ganzen super progressiven Hamburger Konstantin Kuhle Freunde, die sind alle gescheitert. Und die Dame hier, die halt eine Konservative ist, mit Thema Redefreiheit, konnte halt die Leute davon überzeugen, dass sie ihnen ihre Stimme geben. Und die hat jetzt hier vor kurzem erklärt, das war ja am 11. Juli, dass sie jetzt in die CDU eingetreten ist. Und die haben ihr da wohl auch einen Listenplatz 2 angeboten, also einen aussichtsreichen Listenplatz natürlich für die nächste Bürgerschaftswahl. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt gemacht hat, weil sie mit den ganzen Progressiven in der FDP Hamburg oder mit dem generellen FDP-Trend im Bund oder so, da dann keine Chance mehr gehabt hätte oder so. Aber das ist ein Fall, wo echt jetzt, also wo ich sehr unglücklich drüber bin, was ich sehr schade finde und was in dieser ganzen weiteren Verlauf mit der FDP jetzt auf jeden Fall kein guter Fall ist, weil die war auf jeden Fall richtig vernünftig und ja, ist ein herber Verlust aus meiner Sicht. Wurde irgendwie gar nicht groß drüber geredet. Ich habe es nur per Zufall mitbekommen. Und jetzt ist sie weg. Also. Und da gibt es ja auch noch so ein paar andere von den Kon eher Konservativen, die jetzt irgendwie bei Maaßen seinem Verein sind, habe ich gemerkt. Zum Beispiel irgendwie eine Deutsch-Französin, die schon ein bisschen was älter ist auch. Die irgendwie auch, glaube ich, mal für Europa kandidiert hatte für die FDP. Die ist jetzt bei Maaßen, bei der Werteunion. Und ja, zum Bündnis Deutschland sind ja auch einige gegangen, zum Beispiel dieser Mick de Vries. Das war ja einer, der zu der Corona-Zeit ein bisschen kritischer war mit dem ganzen Corona-Zeug, der ist auch nicht mehr da. Naja, es sind immer weniger vernünftige. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Oder wie kann man das deuten? Na, ich denke, das ist eine massive Unzufriedenheit mit der Berliner Führung auch. Könnte ich mir vorstellen. Und dann hast du halt auch immer noch den Klüngel vor Ort, der so oder so funktioniert. Wird Ja, wir man waren immer nicht doof, wenn genau man Leute rausfinden. verliert. Ja. Ah, wo haben wir denn Meinungsfreiheit da genau? Also, es geht in der Slowakei, gibt es Demonstrationen. Im Zentrum der Proteste sagt die Taz, die rechte Kulturministerin Martina Simkovičová, Entschuldigung. Ja, die Menschen demonstrieren gegen sie ein knappes Jahr im Amt, aber trotzdem sticht sie aus der illiberalen und europakritischen Regierungskoalition unter Premier Robert Fico besonders unrühmlich heraus. Die hat nämlich die Gelder einfrieren lassen, die zur Bekämpfung von Desinformation vorgesehen waren. Sie spricht von Genderwahn, behauptet, dass LGBT-Rechte zur Auslöschung der weißen Rasse führten und will keine staatlichen Förderungen mehr für entsprechende Projekte. Natürlich, da wird dann demonstriert, kann mir schon vorstellen. Soros wieder gesagt, okay, mach mal Kohle locker, müssen wir mal. Die muss in der Slowakei organisieren, glaube ich. Was mir nicht so gut gefällt, sie hat auch, sie sucht auch den Kontakt zu Russland wieder näher. Die Kulturinstitutionen tauschen sich wieder aus der beiden Länder, seit sie im Amt ist. Und sie fordert Stopp der Hilfen an die Ukraine. Ja, ich glaube nicht, dass Moskau die Lösung ist. Was ich aber super interessant fand an dem Artikel und weswegen ich die mitgebracht habe, sie leiten das so ein bisschen ein, dass sie die Leitung mehrerer Kulturhäuser ausgewechselt hat, und dass die aktuellen Proteste wegen einer Personaleänderung an der Spitze, des Nationaltheaters, und der Nationalgalerie sich entzündet haben. So, und dann kommt der Absatz, den ich so lustig fand. Die Bürger fürchten Einschnitte der Meinungsfreiheit, die sich auch im Medienbereich bereits abzeichnen. Die Regierung ließ kürzlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk formal schließen und neu gründen. Ziel ist ein verengtes, einheitliches, jedenfalls regierungstreues Programm. Vorbild sind hier Polen, dessen frühere PiS-Regierung ähnlich mit dem Sender TVP verfuhr, sowie natürlich Viktor Orbáns Ungarn, dem Fico überhaupt nachzueifern scheint. Das finde ich so verlogen, Taz. Denn wer sich ein bisschen erinnert, weiß ja, dass nach der Übernahme der europafreundlichen Regierung von Donald Tusk das Erste, was die gemacht haben, war, den Rundfunk formal zu schließen und neu zu gründen. Angeblich, damit man halt die Piste rausbekommt, aber im Endeffekt scheint das jetzt irgendwie Mode zu werden. Und ich weiß auch, warum ihr so einen Schiss davor habt. Weil irgendwann wird es auch in Deutschland soweit sein, dass Parteien da dran sind, die dann sagen, nee, wir wollen diese Propagandaschleudern nicht mehr. Wir wollen wieder ein Fernsehen, was die Menschen objektiv informiert, sodass die Menschen ihre eigenen Schlüsse ziehen können. Wir wollen nicht mehr diese Erziehungssendungen, wir wollen wieder Politikmagazine. Ja, ne? Aber so macht das halt die Presse. Da wird dann ganz vergessen, was der Tusk gemacht hat und es wird der Piss angelastet. Okay, kann man machen, Taz, ist halt unehrlich. Ethik im Journalismus, Taz. Ja, dann gibt es Menschen, für die hat die Hölle einen ganz besonders guten Platz reserviert. Wie zum Beispiel die Dame, die für die New York Times in Melbourne gearbeitet hat, namens Natasha Frost. Ja, die hat eine Recherche gemacht zum Gaza-Israel-Konflikt und wurde dazu wohl offensichtlich Mitglied einer Gruppe jüdischer Unternehmer, ca. 900 Leute, die, 900 Seiten, Entschuldigung, weiß nicht wie viele Leute. Sie hat aus diesem Chat 900 Seiten runtergeladen und auch die passenden Informationen, so Telefonnummern, Identitäten etc. pp. Für ihre Recherche und hat diese wohl, wie man im Nachhinein herausgefunden hat, mit genau einer Person geteilt. Und diese eine Person hat dafür gesorgt, dass die in den entsprechenden Kreisen verteilt wurde, nämlich israelkritische Hamas-Freunde, Judenhasser, Antisemiten und andere appetitliche Gestalten. Daraufhin sind die Leute, und das sind hunderte Leute in dieser Gruppe, natürlich ein bisschen verwundert gewesen darüber, dass ihre persönlichen Daten komplett online zirkuliert sind in Kreisen, die ihnen den Tod wünschen. Nun, manche davon sind sogar zu Hause besucht worden, um es vorsichtig auszudrücken, sind online mit Hass überzogen worden und wir lesen hier auch den klassischen Satz, sie wurden dazu gezwungen, ihre Behausungen zu verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Also ja, die junge Journalistengarde hat es wirklich drauf. Das sind Leute, die wissen, wie es geht, die haben Verantwortungsbewusstsein und die werden sensible Daten niemals an irgendwen weitergeben, der sie unter Druck setzt oder so. Nein. Ja, die New York Times hat natürlich das einzig Richtige gemacht, hat gesagt, diese Dame arbeitet bei uns nicht mehr. Die Dame sagt selber, sie sei schockiert. Also sie hat nur einen, sie wird nicht weiter zu der Sache kommentieren, hat das hingenommen, sagt, das ist alles ohne meine Zustimmung oder mein Wissen passiert. Ich bin genauso schockiert wie die Menschen und das hat mich und viele andere in schreckliche Gefahr gebracht. Ja. Das Leben ist halt kein Videospiel, Natascha. Du kannst nicht einfach den Level nochmal neu starten. Du musst vorher drüber nachdenken, ob du Dummheiten machst oder nicht. Vor allem als Journalist. Aber ja, ich glaube, das haben wir auf längere Zeit zum letzten Mal gesehen, Journalisten mit Verantwortungsbewusstsein. Wenn man, ich meine, es gibt sicher heute auch noch welche, aber die sind halt unter 10%, würde ich mal ganz frech tippen. Natascha Frost. Die grüne Jugend wie Leine. Straße umbenennen. Hallo. Das ist Ja, nicht von mir. das war von Mammon eigentlich. Aber du hast da auch drauf geschaut, oder nicht? Das war auch das mit dem Ich schlimmen habe da Bild. auch drauf geschaut. Das geht darum. Theodor Fontane ist in vielen deutschen Städten ein Teil des Straßenbilds, allein dadurch, dass es Straßen gibt, die nach ihm benannt sind. Tada. Theodor Fontane war wohl jüdischen Menschen gegenüber eher ablehnend eingestellt, sage ich mal vorsichtig. Die grüne Jugend hat gesagt, diese Straßen sind ist nach einem Antisemiten benannt. Die grüne Jugend in Frankfurt hatte nämlich die tolle Idee, durch die Stadt zu gehen und Straßenschilder zu bekleben und zu sagen, das ist ein Antisemit, das ist kolonial, hier müsste eine Frau sein oder sowas. Und die fordern die sofortige Umbenennung, weil dass seine Werke seien ein Beleg für eine antisemitische Gefühlswelt und Forderungen, sofortige Umbenennung der betroffenen Straßen. Seitdem ist nichts passiert und das sollte auch genauso bleiben aus meiner Sicht. Aber wie ich Deutschland kenne, wird man da recht bald einknicken. Nicht, weil ich will, dass Straßen nach Antisemiten benannt sind, sondern weil ich finde, dass man Menschen auch nach ihrer Zeit beurteilen soll. Und da war das halt eine ganz andere Nummer. Doch ach, die grüne Jugend bewegte sich wieder. Hieß es doch dann, glaube ich, da. Jetzt lädt die grüne Jugend in Hessen nach und fordert die Landesregierung auf, bis spätestens 7. Oktober, dem Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel, eine Straße in Frankfurt, die den Namen Fontanes trägt, umzubenennen. Der Antisemitismus des Dichters sei mit dem der Terrororganisation Hamas vergleichbar, Widerlich, argumentieren die jungen Politiker. widerlich. Ekelhaft. Ja, Allein das komplett von dem vergriffen 7. im Ton. Oktober ist so ekelhaft. Ich kann es kaum Jo. ausdrücken. Jetzt berichtet auch die Schweizer NZZ über die Forderungen an der jungen Grünen und bezeichnet den Vergleich zwischen Fontane und Hamas als lächerlich. Gerade die Grünen sollten sich auskennen und Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Zwar seien viele von Fontanes Werken von antijüdischen Klischees durchzogen, die bei heutiger Lektüre einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. Dennoch ein Dichter aus dem 19. Jahrhundert mit einer gewalttätigen Terrororganisation der Gegenwart zu vergleichen, mache wenig Sinn. Ja, finde ich eigentlich auch. Und haben Sie noch den Reich Ranicki irgendwie da drin? Und Marcel Reich Ranicki selbst, Jude, habe Fontane als größten Romancier der Epoche zwischen Goethe und Mann bezeichnet. Würde er heute noch leben, so Marquardt, würde er den ungebildeten Grünen etwas vorlesen und leidenschaftlich für den Straßennamen in seiner Stadt Frankfurt Das ist kämpfen? Blödsinn. Ich würde denen nichts vorlesen. Ich würde sie alle in einen Sack tun und dann den großen Knüppel holen. Das würde ich tun. Aber die NZZ hat schon recht mit dem Zitat hier. Nein, Theodor Fontane war nicht die Hamas von Brandenburg. Ich besonders gut. Ja, und so ist es, ne? Also, nein, Fontane hat mit Hamas nichts zu tun. Peng, ne? Der Dichter und Arzt lang Antisemit gewesen war, der das bürgerlich kodifizierte Sprechen über Juden perfekt beherrschte. Naja. Ja, aber das ist halt, das ist die Dummheit, die sich heute Bildung Ja. nennt. Zu glauben, 1500 Kommentare. alles wäre gleich. Ja, also alles kommt nur aus einer Quelle. Dabei kommt, speist sich halt der Antisemitismus eines Theodor Fontane, wenn es den gab, aus einer ganz anderen Quelle als der Antisemitismus der Hamas, weil Fontane war, glaube ich, Christ. Soweit ich weiß. Unsagbar. Die Der Hamas heimlichen beginnt. Hitler. Oh, wie der Faschismus Genau, beginnt. wie Oh, der ich habe so eine Faschismus Angst. beginnt, ja. Ich Der habe heimliche hab jemanden Hitler. gesehen, der hat das Gesicht von Björn Höcke auf dem Spiegeltitel, weil man hat auf dem Spiegeltitel so diese drei Gesichter hintereinander, irgendwie Trump ganz hinten, Okay. dann Weidel und dann Höcke oder so. Und Oh jemand hat mein den Gott. Rainer Winkler vorne drauf geschoppt auf den Höcke, den fand ich wunderbar. Ja, Donald Das Trump, passt auch gar Viktor nicht, Orban, die. Björn Höcke, die heimlichen Hitler, die Titelstory. Da ist kein Fragezeichen hinter, das ist. Ach so. Oh. Hier ist ein Fragezeichen. Kehrt der Faschismus zurück? Oder ist er schon da? Mit Trump, Orban und Höcke. Das sind die beiden Fragen, die man sich hier stellt. Kehrt er zurück oder ist er schon Aber da? Höcke ist doch nicht Trump nah, die sind doch, die AfD ist doch Russland nah. Das passt doch gar nicht. Und wenn Oder ja, wie? könnte er Oder wieder was? Aber verschwinden? Trump ist doch auch Russland nah, Mama. Und in meinem Kopf macht das alles Sinn. Die EU hat es gesagt. Ja, da geht es hier sogar drum in dem Artikel auch. Also eigentlich ist das eine Befragung von mehreren Möchtegern-Experten. Unter anderem Natascha okay. Strobel, die sich jetzt wahrscheinlich gerade wieder von ihrem Taylor Swift-Schock erholt hat und sich damit abgefunden hat, dass sie ihre Bracelets nicht los wird. I'm still hurting. Ach du Scheiße, das kann man sich 56 Minuten anhören? Boah. Ja, es ist gerade kurz. Überzeugen, ne? Hat man den Eindruck. 56 Minuten ist nicht gerade kurz. Ja, den Versuch, das nicht Böse kurz, ja. zu erkennen. Alter Schwede. Ja, und einer von diesen Möchtegern-Experten sagt jedenfalls auch, dass ja sich hier der Dings auch so rechtfertigt, der Putin, dass er ja im Endeffekt auch sagt, ich mache ja Antifaschismus. Und das stimmt ja auch. Also, wer sagt das nicht, der irgendeine Scheiße baut heutzutage? Ja, aber es sollte ihn vielleicht mal zu denken geben, aber tut es halt nicht. Nö. Und die Gesichter, die wir hier haben, also einer von, also erstmal geht es hier um dieses Spiel irgendwie, Secret Hitler. Und da habe ich schon mal dran auszusetzen, dass sie das hier so darstellen. Also da geht es irgendwie um die Weimarer Zeit und also da spielen halt Demokraten gegen Faschisten. Kicher. Genau. Kicher. Die einen lassen sich wählen, die anderen... Amerikaner, ey. Amerikaner haben keine Ahnung. Ja, es wird halt so gesehen, also in Weimar, da waren halt nicht nur Faschisten und Demokraten. Da waren zum Beispiel noch Monarchisten, alle möglichen anderen Leute, Kommunisten und so. Die waren auch keine Demokraten. Aber so sieht man das halt heutzutage. Also das ist irgend so ein Sophismus-Dreck hier mit diesem Secret-Hitler-Spiel, was hier irgendwie uns einleiten soll, schon mal primen soll für diesen Artikel, aber es bringt halt überhaupt nichts. Dann ist hier ein Bild von Javier Milei, der wird ja auch genannt in diesem Artikel über Faschismus, wird hier Javier Milei genannt. Und natürlich haben sie hier so ein Bild irgendwie, wo er irgendwelche Handschuhe anhat und eine Faust macht. Und das soll jetzt hier irgendwie Faschismus, bedeuten. Faschismus ist ja als von staatlicher Kontrolle eindeutig bekannt. Also ja, definitiv. Steht Milea mit seinem guten Namen für. Ja. Genau. Also das entlarvt diesen Artikel ja halt eigentlich auch schon. Das, was er ist. Warum ist der Inder ein Faschist? Das habe ich... Weiß der ich ist so indisch oder was? Ja, keine Ahnung, aber gibt es da nicht schon irgendwelche rassistischen Kämpfe da in Indien gerade? Also ja, natürlich Muslime gegen Hindus und er steht halt hinter den Hindus, wie das so ist, wenn du ein vernünftiger Präsident bist und die Mehrheit deiner Bevölkerung vertrittst. Er ist nicht wie Europa, wahrscheinlich reicht es schon, um ihn in die Reihe zu stellen. Gib doch noch ein bisschen Land an Bangladesch und Pakistan ab, ist doch nicht so schlimm. Ja. Also das werden ist schon nicht so ein, noch mehr Land haben. Das hier ist irgend so ein angeblicher Historiker oder wahrscheinlich tatsächlicher Historiker, aber auf jeden Fall, ja, diesmal könnte es ernst werden, fängt es hier schon an. Also es geht halt um Trump und sie glauben halt wieder, genauso wie sie halt vor die ersten 4 Jahre ja auch schon irgendwie Panik geschoben haben, was da angeblich passiert, und das ist jetzt halt ja auch wieder der Fall. Ein anderer Artikel, den ich gerade über ihn gefunden habe, beginnt mit dem Wort die Trump-Sirene. Also das ist ja wohl schon bekannt. Und dann haben sie hier einen Deutsch-Amerikaner mit jüdischen Wurzeln, der ja im Endeffekt auch nur am Panikschieben ist. Aber das können sie dann hier wieder mit der Story von seiner Großmutter verknüpfen, die halt in der Nazi-Zeit in Berlin gewohnt hat. Und aber das ist halt keine Argumentation. Das ändert halt nichts an der Tatsache, dass der Mann sich hier was zusammenfantasiert. Ja, er hat irgendwelche Merkmale aufgestellt, woran man den Faschismus erkennt. Jede Nation hat ihre Mythen, ihre Verklärung einer schönen Vergangenheit. Die faschistische Version eines nationalen Mythos aber braucht Größe und Macht. Meistens ist es eine militärische Vergangenheit. Ich habe mich lieber an Popper. Oh, okay. Faschistische Propaganda stellt den politischen Gegner als Bedrohung für ihre eigene Existenz und eigene Traditionen dar. Sie gegen uns. Wenn sie das sagen haben, bedeutet dies das Ende der Nation. Und das wird hier aber von Leuten wie dir nicht betrieben. Na, also das Ende der Nation. Ja, höchstens vielleicht für die große Weltregierung. Er ist übrigens ein Israel-hassender okay. Israeli, also Jude. Also er sagt, ja, ist alles ganz schlimm, Gaza, man muss sofort aufhören. Und alles. Der Führer legt fest, was wahr und falsch ist, steht hier in diesem Artikel drin, als Merkmal von Faschismus. Und am Ende haben sie dann so eine Björn-Höcke-Veranstaltung, irgendwie damit schließen sie dann, wo der sich über Transgender und sowas lustig macht. Dass die Leute nicht mehr wissen, was Männer und Frauen sind und so. Der Führer legt fest, was wahr und falsch ist. Also. Ja, der Habeck gesagt, welche Heizung die richtige ist. Die Wahrheit ist das Zentrum der Demokratie. Kann das bitte jemand unserer Regierung mal sagen? Den Leuten die Messer verbieten wollen, weil sie die Wahrheit nicht aussprechen können, weil sie ihnen davon die Zunge rausfallen würde. Das ist das Zentrum der Demokratie. Ja, fick, gute Nacht. Ja, eben. Also. Wer belogen wird, kann nicht frei wählen. Ja, genau. Ja, ja. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ja, Medien, ja. Spiegel, Zeit, SZ, Korrektiv, NGOs, Amadeo Antonio. RKI-Files. Ist ja nichts anderes als, wir werden alle sterben, es sei denn, wir verarschen die Leute. Wir werden nicht belogen. Nein, nein. Niemand wird durch die Migration irgendetwas weniger zustehen. Ja, nee, wir werden nicht belogen. Nein. Haben die sich ja selber ausgedacht, die 7 Punkte, oder sind das noch mehr? Das ist von diesem Typen, der hat sich das ausgedacht. Ach so, okay. Mhm. Faschismus baut auf Hierarchien, ja, die hasst ihr wie die Pest, ne? Und das sind die größten Lügen. Ja, es gibt keine Hierarchien, die ergeben sich auch nicht. Rassismus ist eine Lüge, keine Gruppe ist besser als alle anderen, keine Religion, keine Ethnie, kein Geschlecht. Alter Schwede, keine Religion ist besser als eine andere. Darf ich dich daran erinnern, dass es durchaus Religionen gab, die geglaubt haben, man müsse Menschen töten auf irgendwelchen Altären zum Wohle ihres Gottes? Und dann willst du mir sagen, ich kann die nicht in eine Hierarchie stellen? Willst du mich mal kreuzweise? An Hierarchien glaubt und an seine eigene Überlegenheit kann leicht nervös werden und Angst bekommen. Faschismus erklärt seine Anhänger zu Opfern der Gleichheit. Aber ich meine, wer ist denn gerade dabei, nervös zu werden und Angst zu bekommen? Jedes Mal, wenn auf Twitter irgendjemand was sagt oder wenn der Trump einen Furz lässt in der Show vom Elon oder irgendwo, wer hat denn Panik ständig? Wer ist der? Oh, die Demokratie ist in Gefahr, die Freiheit, alles ist in Gefahr. Oh mein Gott, wer ist das denn? Ja, es ist ja auch so. Und die Leute haben ja nicht. Das hat doch nichts mit Hierarchien zu tun. Die Leute werden nervös und bekommen Angst, weil es unsicher wird, weil das Leben der Menschen in Gefahr ist und nicht wegen ihrer Überlegenheit. Faschismus erklärt seine Anhänger zu Opfern der Gleichheit. Welche Gleichheit? Ja, und ihr erklärt jeden zu Opfer von Ungleichheit. Das ist euer Faschismus. Ja, ist auch nicht besser. Deutsche Christen sind Opfer der Juden? Ach so, okay, ja, okay, aus Sicht von irgendeinem richtigen, knallharten Judenhassler, Nazi, okay. Weiße Amerikaner Opfer die Gleichberechtigung der schwarzen Amerikaner. Männer Opfer des Feminismus. Nee, weißt du, wer Opfer eurer Gleichheit ist? Hier das Mädel da, Maria Ladenburger zum Beispiel, oder der Stürzenberger, das sind Opfer eurer Gleichheit. Die Leute auf dem Breitscheidplatz, in Bataclan und in Nizza, das sind Opfer eurer Gleichheit. Ihr glaubt an die Gleichheit aller Menschen und ihr klammert dabei die Realität so vehement mit euren Scheuklappen aus, dass diese Leute wirklich sterben müssen. Das ist kein Videospiel, ich sag's nochmal. Die sind tot, weil ihr glaubt, dass Menschen alle gleich sind und dass gerade auch die Herkunft oder die Religion ein Faktor da drin sein können, wie Menschen so halt eben einfach auf andere Menschen zugehen, davor die Augen zu verschließen, ist ein Verbrechen mit Opfern. Die habe ich gerade genannt. Der Faschismus sorgt für Recht und Ordnung. Was Recht und Ordnung ist, bestimmt der Führer, Nancy oder wie? Was für ein Führer, aber ehrlich, ich sehe da jetzt auch keinen bei unseren Rechten so richtig eine Führerfigur, habe ich da nicht ausgemacht. Ja gut, Höcke ist natürlich aus der Ansicht der Führer. Ja, der hockt da hinten in Thüringen, ey. Naja. Ja, was wird Recht von einem und bisschen Ordnung Dorf ist, entführt. das ist doch genauso, dass sie ja auch dann ankommen und meinen, so von wegen, ich denke, wir mögen Polizei und so. Und ja, hier werden jetzt die Leute alle angeklagt wegen Hassrede und so. Wir sind doch ein Rechtsstaat, hallo, ist doch jetzt hier Recht und Ordnung. Ich denke, das wollt ihr. Der Faschismus, der Kommunismus sorgt für Recht und Ordnung. Was Recht und Ja, Ordnung ist, bestimmt die unsere Regierung Partei. sorgt Und für die Recht und Partei Ordnung. bestimmt Also. auch, wer dagegen verstößt, wer Rechte hat und wem sie entzogen werden. Die Ja. Demokratie sorgt auch Upsi. für Recht und Ordnung. Also, was ist das für ein Quatsch, ne? Upsi. Weiß Ja, Der das ist auch ein toller Faschismus Punkt. hat Angst vor Ja. Sexualität. Genau. Faschisten schon Angst. Ängste vor Transmenschen, ne? Wer kennt's nicht? Vor Homosexuellen, die nicht nur einfach ihr eigenes Leben führen, sondern das Leben der Normalen zerstören wollen und es auch auf ihre Kinder abgesehen haben. Ja, da ist er ja gefährlich nah dran wieder mal, ne? Weil die Leute, die einfach nur ihr Leben führen wollen, hat keiner ein Problem mit. Niemand. Keiner. Die Probleme fangen Ja. an, wenn sich Leute in Frauensaunen drängen, wenn man Kindern in Drag vorlesen will oder wenn man seinen Helikopter auf dem CSD vor Kindern machen will. Da fängt es an. Niemand möchte euch, außer vielleicht ein paar Fundamentalisten aus Neukölln, möchte euch das Recht absprechen, euer eigenes Leben zu führen. Wir möchten nur nicht ständig eure gemachten Möpse irgendwie vor der Nase rumgebaumelt bekommen Ja, der in nächste Punkt ist Medien auch und absoluter Quatsch. Werbung Der und Faschismus hasst überall. die Städte. Vollkommener Bullshit. Also die Ja, Nationalsozialisten. Germania, der Faschismus hasst die Städte. Eine Dokumentation von Guido Knob. Ja, Ja, also die hatten ja diesen einen Typen da zur Nazi-Zeit, der dann irgendwie sein eigenes Landwiederansiedlungsprogramm irgendwie starten durfte, weil sie da ja irgendwie schon irgendwelche romantischen Vorstellungen zu haben, aber das ist ja überhaupt gar nicht richtig gelaufen. Also, die haben denen das irgendwie machen lassen, ich weiß nicht mehr, welcher das war, und haben schon wieder vergessen, aber da gab es halt so ein Programm, was aber nie richtig angelaufen ist. Es sind Orte der Dekadenz der Eliten. Hey, Ja, komm, wie der hat halt so beide ein. Staffeln Babylon Berlin gesehen zur Ja, Vorbereitung. Der weiß wahrscheinlich. Bescheid. Ja, dieses ganze, auch überhaupt diese ganzen Kommentare, du merkst halt richtig, das sind irgendwelche Leute, die halt verschwitzt und faul auf ihren hier Professoren sitzen, da irgendwie sitzen und oh, ich bin so ein schlauer Mensch und jetzt erkläre ich den Leuten hier mal, wie die Welt funktioniert. Also so stelle ich mir diese Leute ja alle vor. Das ist total wichtig, was ich mache, weil ich halte den Faschismus hier auf. Faschismus glaubt, dass Arbeit frei macht. Ey, die Kommunisten hatten dieses Ding von wegen hier, was in der Ja, Bibel drin wirklich. steht: Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Das stand bei den Kommunisten im Grundsatzprogramm. Der Autor hieß, glaube ich, auch Solzhenitsyn und nicht Meyer. Oder Briatore. Minderheiten und Linke sind von Natur aus faul. Das ist aber keine Argumentation, die Leute machen, sondern die gucken sich die Dinge an, Strohmann. die Zahlen an. Die Zahlen gibt es doch. Und sagen, das funktioniert so nicht. Wenn immer mehr Leute von der Stütze leben und immer weniger Leute dafür das bezahlen, dann funktioniert das nicht. Und das hat nichts mit der Faschismus zu tun. Treffen alle Punkte zu, wird es eng, sagt Stanley. Der Ja, schon Faschismus eine ganz erkläre den schlechtere Menschen, dass Definition mal ihnen ein gelesen. existenzieller Kampf bevorstehe. Deine Familie ist in Gefahr, deine Kultur, deine Traditionen und die Faschisten versprechen, sie zu retten. Nee, ist echt nicht das Problem, ne? Unsere Wirtschaft ist in Gefahr und so. Und unser Zusammenhalt und ich weiß nicht. Das ist schon ein bisschen was anderes als dieses Geschwafel hier. Wenn die Ukraine nicht gewinnt, erwarten uns Jahrzehnte der Dunkelheit. Ja, ich glaube, Alter das war hier der Schwede, mit dem Antifaschismus von Putin, aber der Rest von dem Kram war halt auch nicht so richtig vernünftig. Hier ist ein schönes Foto vom Patriarchen hier von Russland. Bout one, fight! Oh. Würde ich gern sehen, den Kampf. Bla bla Und bla dieser bla Typ hier, bla. kennt er den noch? Paul Mason. Ich habe sofort gewusst, okay, der Name sagt mir auf jeden Fall was, aber ich müsste es nochmal googeln. Mason, was bedeuten die Zahlen? Mason. Nee, keine Ne, Ahnung. das ist der Paul Typ, Mason oder der war BBC, also sie schreiben auch BBC-Präsenter irgendwie. Und der hat damals diese verunglückte News Tonight-Reportage über den Atheism Plus Blogbot gemacht. Also bevor es Gamergate gab, gab es ja mal Atheism Plus und so eine Kontroverse in der Atheistenszene, wo es das Elevator Gate gab. Das war, als die Rebecca Watson hieß die, glaube ich. Die hatte irgendwie nach so einer Konferenz irgendwie gesagt, so ja, irgendeiner hat mich gefragt, ob ich mit ihm einen Kaffee trinken will im Aufzug. Und da habe ich gesagt, nee, und bin in mein Bett gegangen und hatte keine Probleme. Aber das hat sie irgendwie als sexistisch und es geht doch nicht und das sollte man nicht machen und so ausgelegt, wo sich natürlich dann Leute darüber aufgeregt haben, dass sie das zu eng sieht und dass so im Endeffekt nichts passiert ist. Es hat sie jemand irgendwas gefragt und sie hat Nein gesagt und es wurde einfach zur Kenntnis genommen und nichts ist passiert. Aber man regt sich drüber auf und macht große Sexismusdiskussionen irgendwie auf. Und das hat das so ein bisschen ausgelöst, dass es da halt so ein Gegeneinander dann gab und die Leute, die halt so unglaublich feministisch und so unterwegs waren, haben dann ihre eigene Abspaltung aufgemacht, die sie Atheism Plus genannt haben, wo man dann halt Atheisten sein sollte, aber man ist auch für soziale Gerechtigkeit und man ist für Feminismus und man ist gegen Leute ausschließen und gegen Rassismus und so, solche Dinge. Und dann wollten sie auch so Code of Conduct machen, dass sich die Leute da irgendwie eintragen und sagen, ja, ich sehe ein, dass ich ein böser, böser Mensch bin, der das Patriarchat auferhält und bei irgendwelchen Konferenzen soll es keine Vergewaltigung geben und so. Vollkommen grundlos, ne? Überhaupt nicht so, dass es überhaupt sowas überhaupt gegeben hätte oder so. Einfach von vornherein schon, so nach dem Motto, ja, ihr seid ja eh alle böse und scheiße und so. Und das muss man sich mal vorstellen. Oder irgendwelchen Atheisten, die ja normalerweise irgendwie sagen, so, ja, wir brauchen keinen Gott, um moralische Menschen zu sein, sollte man zumindest annehmen, dass sie sowas sagen. Das habe ich zumindest immer gedacht, dass man das so sieht. Und die dann plötzlich halt irgendwie meinten, so, ja, wir sind hier alle ganz furchtbar und wir müssen jetzt alle uns irgendwie lossagen von dem Furchtbarsein oder so, war ganz komisch. Und da hat dann irgendwer, so ein Entwickler von der Atheism Plus Szene, hat dann so ein Blogbot programmiert, wo man dann irgendwie Leute melden konnte, die halt quasi Falschdenk betreiben. Und das waren halt zum größten Teil ganz normale Leute, die halt so ein bisschen lustiger unterwegs waren. So wie der Thunderfoot zum Beispiel, also die halt nicht als Bier ernst genommen haben und auch ganze Anschuldigungen, dass es jetzt alle so sexistisch wären, dass so ein toxischer Ort wäre oder so, halt für totalen Quatsch gehalten haben, weil sie es halt selber überhaupt nicht so erlebt haben. Und die sind da alle drauf gelandet auf diesem Blogbot und dieser Paul Mason hat dann halt diese Reportage darüber gemacht, wo er sich nur mit diesen Klassleuten unterhalten hat, die dann alle komplett selber irgendwie erzählen konnten, ja, hier sehr sexistisch hier und da und die ganze Gesellschaft, die Männer werden, die eine hat irgendwie gemeint, das Problem ist, dass Männer dazu erzogen werden, Frauen zu hassen, war irgendwie eine Sache, die da gefallen ist, die einfach so versendet wurde, so nach dem Motto, ja, macht Sinn, ne? Männer werden dazu erzogen, um Frauen zu hassen, ja klar. Kann man sich ja nicht anders erklären. Und dann sitzt er da irgendwie so mit einem zusammen, der irgendwie meint, also mit einem Blockbot-Programmierer und dann sagt er so, ja, I'm just gonna block the super slimy, the worst. Also halt die schlimmsten Leute und so. Und es wird alles so dargestellt, so nach dem Motto, oh, was für eine tolle Erfindung. Und dann fragt er ihn so, ja, kann man das nicht direkt bei Twitter einbauen oder so, dass die Leute alle geblockt werden? Und so. Na, weil das ist ja alles, es trifft ja nur die Richtigen, ne? Also von daher ist es ja kein Problem. Das ist dieser Paul Mason hier gewesen vor über 10 Jahren. Und der lässt sich jetzt hier äußern zum Aufstieg des Faschismus. So ein Typ, Oh der Mann. da den Leuten komplett alles geglaubt hat, ihre Panikmache und ja, oh, wir werden alle hier, wir müssen uns wehren und so. Und die Leute müssen alle hier gesilenced werden, weil die so gemein zu uns sind. Sag mal, war der Thunderfoot nicht auch ein Paul Mason? Wie meinst du das Der ist, glaube ich, jetzt? auch Paul Mason, oder? Ja, der heißt auch Paul Mason, meine ich. Nee, der heißt irgendwie Irgendwie. so ähnlich. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aber er ist nicht Paul Mason. So im Hinterkopf. Ja, und dann Natascha natürlich. Boah. Na, was ich hier besonders schön fand, ein ideologischer Bürgerkrieg gegen lauter Chimären. Gegen den Kulturmarxismus etwa. Oder gegen den großen Austausch. Die Gewalt finde heute vor allem im Netz statt und sie ist Und sie ist, sagt Strobel, genauso real. Die Leute, die das machen, sehen sich in einem weltweiten Kulturkampf, einem Krieg, der keine Grenzen hat, ein ideologischer Bürgerkrieg gegen lauter Chimären, gegen Kulturmarxismus oder gegen den großen Austausch. Das ist Geh mal Faschismus. mit mir abends durch die Innenstadt und dann erzähl mir noch mal, dass der Austausch irgendwie komplett unbegründet ist. Natascha. Ja, ich finde es auch so lustig, weil ganz viele von diesen Sachen kannst du halt so sehen, ne, wie von wegen, ja, die lehnen die Wahrheit ab und so weiter und so fort. Ne? Dann schreibst du dieses ganze Zeug hier und sagst so, ja, und dann wird dieses Problem benannt und jenes Problem benannt, dass es wenn Faschismus ist. Und da wundert ihr euch hinterher, wenn die Leute alle stehen und halt eben merken, dass ganz viele von den Sachen gar nicht so Chimären und ausgedachte Dinge sind. Und ihr habt denen dann jahrelang erzählt, dass Faschisten diejenigen sind, die das ansprechen und beheben wollen oder wie mit ihrem Kulturkampf. Und das denkt ihr dann, dass das eine Winning Strategy ist oder wie? Um gegen Faschismus, um gegen den Aufstieg von Faschismus zu arbeiten oder was? Ja, das hier ist jemand, von dem stammen eine der einflussreichsten Populismus-Theorien. Das war Populismus sowieso so unmöglich, dass man da schon von vornherein weiß, wo es hingeht. Naja, Faschismusdebatte gut. verhake sich an der Frage Weimar oder Demokratie. Es gibt zwei Extreme, sagt Müller, und beide sind falsch. Aber, ah nee, das sagt er nur über die populistische Bedrohung. Ach, schade, ich dachte, etwas Vernünftiges gesagt. Orban. Na klar, der böse Orban. Ja, ich meine, schwarz-weiß mit Hand raus, ne? Ich Und hatte dann haben wir nämlich. noch einen Politologen. Eine illiberale Demokratie antwortet auf einen undemokratischen Liberalismus. Der Kommunismus sei diskreditiert und hätte keine Strahlkraft mehr. Wo, unter welchem Stein lebt dieser Mensch? Ja, genau, steht ja auch irgendwo drin, dass es ja heutzutage gar keine Kommunisten mehr geben würde. Da müsste ich auch lachen. Ja, natürlich. Böse in Schwarz-Weiß. Der nächste Politologe, Ivan Krastev. Was ist der wertige Moment? Was ist, was ist noch? Nee. Ja, das ist ich aber auch zurechtgeschwurbelt hier, ey. Meine Güte, nee. Ja, wenn man das alles wissen und können und beherrschen muss, sozusagen, die ganzen Das heißt Meinung von Definitionen. diesen Leuten im Endeffekt, ne? Mehr ist das nicht. Ja, jetzt zum Abschluss kommt Ja. dann halt noch diese Höcke-Veranstaltung, wo er sich irgendwie über Gender-Kram lustig macht. Da haben sie hier dann so ein Bild drin, wo irgendwie Oma sich mit ihm fotografieren lässt. Und das ist dann, ja, die Populismus Art, wie er Theorie. Wörter wie Drag Queens und Transgender Models deutsch ausspricht, hat den Ton von Verachtung. Er spricht von weit verbreiteter Dekadenz des Westens, von Dreck, vom, ach nee, von dem Drang, unsere Geschlechtsidentität zu schreddern. Ständig schickt er in seiner Rede jemanden zum Therapeuten, wenn. Und wer daran zweifle, dass es nur zwei biologische Geschlechter gebe, dem empfehle ich einmal, die Hose zu öffnen und zu gucken, was es da unten, wie, nee, wie es da Wie unten es da aussieht. unten Ja. aussieht. Beifall. Ja, erzählt das den Leuten nur immer wieder, dass das die einzigen Leute sind, die sowas merken und das noch sagen. Also erzählt das den Leuten nur immer wieder. Und dann ist das in eurem Sinne, oder wie? Und die Bösen sind, und das sind die Leute, die Realität nicht wahrnehmen wollen, oder was? Und rumlügen und so. Die werden so hier charakterisiert. Ich lache mich tot, ey. Und Natascha Strobel, die ist mit der Wahrheit aber verheiratet, aber wirklich. Ja, dann gibt es noch eben diesen Spruch, aber ich erkenne sie, wenn ich sie sehe. Und ich weiß nicht genau, ob es da um Pornografie ging, wie sie hier sagen. Ich glaube, da ging es eher um irgendwie und sowas Ähnliches. Mit dem Faschismus sagt er, es ist genau umgekehrt. Einfach zu definieren, aber schwierig zu erkennen. Was auch überhaupt nichts bedeutet. Was soll das bedeuten, einfach zu definieren, aber schwierig zu erkennen? Einfach zu definieren in dem Sinne, dass wir sagen, alles, was wir nicht mögen, ist Faschismus. Und schwierig zu erkennen, weil man dafür nur Experten für uns braucht. Das F-Wort. F wie Faschismus oder wie in Fuck You. Man darf das seit vor Jahren ein Gericht in Meinung verfügt, Björn Höcke einen Faschisten nennen. Die Frage bleibt, was man davon hat. Ja, super Titelgeschichte, Spiegel. Such Meinungs-Piece. Ja, so diese Analyse, was hatten Sie denn da? Ja, sie ist lang. Ich will wieder Jo. ganz nach oben. Aber es dauert. Jetzt bin ich gleich da. Da bin ich da. In die Analyse, dass dass die Gewöhnung an die Lügen, dass das ja sozusagen das Übelste wäre so. Das ist ja im Prinzip gar nicht mal verkehrt, aber sie raffen es halt nicht. Ja, dass sie selber diese komischen Geschichten, diese Lügengeschichten erzählen. Ja, Auf Narrativ. vielen Was Ebenen. bedeutet denn dieses Wort Naja. Narrativ, was wir haben, dass man immer auf das Narrativ und so achten muss? Was bedeutet das denn anderes, als den Leuten den Staub in die Augen zu reiben? Ja, wenn man dann daran denkt, was die Öffentlich-Rechtlichen alles weglassen und so, das ist auch komisch. Also, die Lüge sitzt oben auf, oder wie hatten wir das nochmal neulich mit Goethe oder was, ne? Lüge sitzt oben auf und lacht den Leuten feist ins Gesicht, oder wie war das? Ja, sie merken es aber nicht, oder wollen es nicht, keine Ahnung. Aber das ist hier nur noch meine kleine Erinnerung, auch wegen letzter Woche und Natascha Strobel, dass es ja hier auch mal diese Sache gab, dass diese Leute von diesem Stormfront-Forum irgendwie Taylor Swift zur Aryan Goddess erhoben haben. Und in diesem Fall ist es dann halt keine Pipeline plötzlich. Also die ganzen Swifties sind natürlich in keinster Gefahr, irgendwie zur Alt-Right-Bewegung dazugezählt werden, aber wenn irgendwelche anderen Leute irgendwie sagen, dass GEMA-Gate hier irgendwie ihr Ding gewesen wäre von der Alt-Right, dann kann man das natürlich in tausend Artikeln und tausend Doktorarbeiten und weiß ich nicht was alles immer wieder behaupten, dass das eine Tatsache wäre, ne? Aber bei dieser Geschichte, da kann man ja gar nichts dafür und deswegen brauchen wir uns auch nicht ernst nehmen. Also lustig, wie das funktioniert. Ja, die Tagesschau hatte sich auch geäußert zu dem Terroranschlag, dem Verhinderten in Wien. Und sie haben geschrieben, Rechtspopulisten nutzen Fall für Stimmungsmache. Furchtbar. Das ist ja ganz furchtbar. Diese Rechtspopulisten, die sind echt das Schlimmste, oder? Der mutmaßliche Selbstmordattentäter, ein Österreicher, in Österreich geboren, in Österreich zur Schule gegangen, aber mit mazedonisch-albanischem Hintergrund. Ja, liebe Tagesschauer, das bedeutet aber nicht so richtig das, was ihr denkt, was das bedeutet. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute, die das lesen, da zu dem Schluss kommen, was ihr denkt, zu dem, die da kommen. Die Rechtspopulisten machen sofort Stimmung damit. Ende September wird gewählt in Österreich. Dabei war der 19-jährige Behran A. doch ein Bub aus der Nachbarschaft. Im beschaulichen Ternitz in Niederösterreich. Unauffällig, bis die Polizei kam. Da, da, da, da, da. Ein Bub aus der Ja, Nachbarschaft. das ist doch auch wieder ein sehr gutes Beispiel. Da wohnt er da ganz friedlich und macht, und dann kommt die Polizei. Warum? Die müssen ihn doch beobachtet haben mit ihrem strukturellen Ja, ist komisch, ne? Machtteleskop. Tagesschau. Was ist denn der Unterschied zwischen den Bub aus der Nachbarschaft Beran A und den anderen Buben aus der Nachbarschaft. Gibt es da vielleicht einen Unterschied? Weil es ja auch ein Bub aus der Nachbarschaft, ne, so wie die anderen. Das ist Du willst den doch dann. nicht ärgern, Chris. Oder? Ich kann es versuchen. Ja, hier ein kurzer Audioausschnitt von der Frau Schröter. Aber was es noch gibt, und das scheint mir den Islamisten in die Hände zu spielen, ist, dass Kritik am Islamismus, an allen möglichen Auswüchsen des Islamismus sehr schnell als islamfeindlich, als Islamophobie, als antimuslimischer Rassismus sogar bezeichnet wird. Und das just ist genau die Narrative der Islamisten, die sagen, wir sind eine unterdrückte Minderheit, wir werden von den Nichtmuslimen diskriminiert, der Westen führt einen Krieg gegen uns, sowohl im Inland als auch im Ausland. Das ist die zentrale Mobilisierungsnarrative für den Dschihadismus, für den gewaltbereiten Islam. Aber was es noch gibt, und das scheint mir. Ja, neu ist das aber nicht, oder wie? Nö, aber ist doch gut, dass man es das nochmal ausspricht. Und dieses Links, Rechts, Mitte, wisst ihr, wo das her ist? Aus Österreich, ne? Oder wo kommt das her? Servus TV oder was war das? Ich Ja, meine Servus ja. TV sendet ja auch irgendwie, glaube ich, gar nicht momentan. Ich habe, wann hatten Nicht? sie das nicht im Konterfunk heute, wo die eine erzählte, dass sie in Österreich vor Gericht stünden, das wäre irgendwie nicht so richtig klar. Und die ganzen Journalisten wären auch dagegen, dass Servus TV weiter betrieben wird. Okay. Und da geht es auch ganz komisch ab, jo. Ja, in Deutschland ist es doch raus jetzt, oder? Soweit ich weiß, gibt es nicht mehr. Ja, bei mir steht jetzt bei dem Sender DF1. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich wusste nur, dass damals, als der Red Ja, ist auch Bull-Typ da krass noch auf der jeden Chef Fall. war und die dann eine Gewerkschaft gründen wollten, er gesagt hat, okay, dann mache ich den Sender zu. Und dann wollten sie doch lieber keine Gewerkschaft gründen. Das ist auch schon mal Der war nicht besser ein unbedingt, das stimmt Trick. schon. Mal kochen, putzen für den Mann sorgen, jawohl. Ja, das ist von Unbubble hier, die auch immer diese 13 Fragen machen und so. Jetzt haben sie hier ein neues Format, das nennt sich Unfiltered Live. Und das ist im Endeffekt von unseren Gebühren bezahlt. Irgendeine Quasselei als Livestream. Und Ich das ist freue ja mich voll so. das bescheuerte Format. Ich meine, wen interessiert das schon, wenn irgendwelche Leute sich jede Woche hinsetzen und einfach irgendwelchen Krempel erzählen? So live und so, das interessiert doch bestimmt niemanden, oder? Voll der Nee, interessiert Scheiß. mich bei der Maischberger auch nicht mehr oder bei der Illner oder so. Das stimmt schon, das hat sich erledigt mittlerweile. Mann, ich rede doch von uns. Gut. Ja, aber wir sind ja auch nicht mit Gebühren bezahlt, von daher. Und so muss man sich auch nicht angucken. Ja, haben Sie diese zwei, die wird sich da auch kaum einer angucken, denke ich mal. Ich habe schon gescherzt, Sie können sich jetzt am besten wieder Rebubble nennen, weil mit diesem komischen Treadwife-Zeug hier irgendwie anzukommen, also nur mit irgendwelchen Kram, der gerade irgendwie im Trend ist, muss man sich jetzt überall draufschmeißen und dann so ein unqualifiziertes Zeug sozusagen, irgendwelche Influencer einzuladen vom Rundfunkbeitrag, was soll der Scheiß? Und ja, das war jetzt hier die erste Ausgabe. Ich fand es zum Kotzen und es fing schon auch gut an. Auf jeden Fall habe ich hier auch diesen Ausschnitt hier vorbereitet, werden wir gleich noch ein bisschen reinhören. Ja, und die Dame da auf der rechten Seite ist die Moderatorin von die da oben, die zum Beispiel auch diesen Talk mit Alicia Joe neulich moderiert hat, den wir uns angeschaut hatten. Die hat aber viel Hose an für eine Person, ne? Das war unfunkbar, ist das Video bei uns, falls ihr es nochmal nachschauen wollt. Ja, und dann hören wir mal. Oha. Übrigens mit uns mitdiskutieren wollt, dann tut das sehr gerne, wenn ihr eine Meinung zu Naira Smith habt oder zu uns Einfach oder sagt, reinschreiben. ihr wollt auf jeden Fall eine Tradwife werden, dann schreibt das hier im YouTube-Chat und ich Wir werde sind über offen für alle Meinungen. dieses Tablet, werde ich eure Stimmen auf jeden Fall in diese nächste Stunde hier mit einbeziehen. Ich guck mal rein, ob es schon was gibt. Ich habe ein Praise für dich, Mara. Ein Praise? Ja. Oh. Hier schreibt jemand, bear with me, wenn ich das jetzt falsch ausspreche, ja? Okay, Mashallah. Das Kopftuch im Staatsfunk. Allah Suawatala. Du kannst mich auch korrigieren. Möge Allah sie belohnen und ihre höchste Stufe im Paradies geben. Das Kopftuch im goldenen Land. Wow. Sehr detailliert, sehr, wow, danke. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Okay, ja. Ey, das Kopftuch im goldenen Land kriegt man normal nur, wenn man die Hauptquest komplett durchgespielt hat und dann nochmal alle Bosse auf einmal legt. Das ist ja krass. Und die kriegt es einfach so von einem Zuschauer. Alter Schwede. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, meine Damen und Herren. Oh. Kopftuch und nicht Red Wolf. Ja, und dann können sie sich darüber auslassen, dass irgendwelche Frauen bei Instagram quasi eine Kochshow machen und das dann irgendwie Red Wolf nennen. Achso. Also, und dafür bezahlen wir Gebührengeld. Wir möchten uns zeigen. Unsere Treadmill. Ja, und dann haben sie hier irgendwie so einen männlichen Typen da, irgendwie so einen Influencer, den ich nicht kannte. Was? Den haben sie sich irgendwie eingeladen dazu. Sicher, dass das ein männlicher Typ ist? Wegen dem Bart, meinst du? Ja. Wegen des Bartes. Irgendwie auch nicht schlecht. Ja, natürlich, wäre super, aber ich glaube, irgendwo sollte man trotzdem noch irgendwo selbstständig sein, also so sehe ich das. Um jetzt natürlich auf diesen Punkt zurückzukommen mit, wenn man eine Frau sucht, ob man das jetzt so als wichtig empfindet. Ich sag mal so, einerseits ja, einerseits nicht. Ich finde halt, irgendwo soll die Frau ja auch ihr Leben haben. Vielleicht auch eine Arbeit haben, für die sie brennt, eine Karriere ziehen und jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen ihre Karriere opfern dafür, dass... Oder ein Hobby, es kann ja auch einfach ein Hobby sein. Klar, 100%. Und das ist halt wichtig, dass man dem irgendwo noch nachgehen kann. Ich glaube, das vernachlässigt man halt schnell, wenn man dann Kinder hat. Genau. Ich meine, Frauen brauchen ja auch was Eigenes. Deswegen hat die Frau Hoppenstedt ja ihr Jodeldiplom gemacht. Also, genau. Ne? Also, da weiß man ja schon... Für diese Allgemeinplätze brauchst du hier so eine Sendung. Na, also. Quality Content. Ja. Hollerie, du Dödel die. Ja. Und dieses Unbubble wurde auch eine Zeit lang immer so gelobt, so nach dem Motto, ja, da kommen mal andere Stimmen zu Wort oder so. Aber es läuft ja auch immer nur darauf hinaus, dass man, wenn man die einlädt, dann auch schön. Aber immer auf den Korridor des Okay noch irgendwie lang schreitet. Und wenn dann da irgendwie mal der böse Gunnar Kaiser eingeladen wurde dann und hinterher sich irgendwelche anderen Äußerungen macht, dann muss man da nochmal darauf hinweisen, dass wir den auch ja nie wieder einladen würden, weil er jetzt nicht mehr geht oder so. Ne? Das war ja damals so. Was ich wirklich, wirklich ermutigend finde, ist, dass die 2745 Aufrufe bei 157.000 Abonnenten haben. Ich meine, wir haben nach zwei Tagen meistens so irgendwo zwischen 1.500 und 2.000 Aufrufen und wir haben 10.000 Abonnenten. Nun ja. Aber ja, eure Gebühren an der Arbeit, das darf man halt auch wie immer in diesem Zusammenhang nicht vergessen. Reden Frauen zu oft über Männer? Ja, vor allem in den Medien habe ich das manchmal das Gefühl. Aber der Kollegin hier, Laura Cartoni von der Taz, geht es darum, dass Frauen untereinander zu viel über Männer und toxisches Verhalten sprechen. Also anschnallen. Wir fahren den Aufzugshügel hoch. Ja, wir reden ständig über Männer. Also es kommt natürlich so ein Absatz. Ich sitze mit meiner Freundin im Café, wie das immer so ist bei diesen sogenannten Journalisten heutzutage, ich, bla bla bla bla bla. Ich erzähle von meinem Kollegen, der monatelang mit mir geflirtet hat, mir meine Frage nach seinem Beziehungsstatus nicht nur keine Antwort gab, sondern auch erklärte, dass es gar keinen Flirt gegeben habe und ich mal mit meinen Hoffnungen haushalten sollte. Danach handeln wir Freunde ab, die aber nicht alle Männerkeule schwingen und Ex-Freunde, die einen therapiereif gemacht haben. Sicher eine Stunde lang geht das so. Nachdem wir uns verabschiedet haben, bin ich genervt. Schon wieder Lebenszeit an Männer verloren, ohne dass einer von ihnen überhaupt am Tisch saß. Fast jedes Gespräch mit meinen Freundinnen wird früher oder später zur Wutdebatte über toxische Männlichkeit. Schnell wird daraus ein feministischer Krisengipfel. Anders als in der Politik, wo nach Gipfeln im besten Fall Beschlüsse, Maßnahmen und Veränderungen folgen, sind die Männer, über die wir uns aufregen, danach immer noch die gleichen. Das Patriarchat pfeift auf unsere Resolutionen am Kaffeetisch. Ich dachte, es ist eine Satire und es kommt irgendwann so ein Ding, so, wo ich dann ins Loch falle und denke, ach, das hat sie aber schlau gemacht, kommt aber nicht, kann ich vorwegnehmen. Was wir machen, ist ja nichts anderes als politisch-gesellschaftlich relevantes Lästern. Lästern kann befreiend sein, aber als Dauerbeschäftigung, sagt die Wissenschaft, wird es ungesund. Dann wird aus der Seelenreinigung Stress mit physischen Folgen, der Blutdruck steigt, die Muskeln spannen sich an, Hormone und Nerven bringen den Körper in Kampfmodus. Bloß nur, dass ich nach unseren feministischen Diskursen nicht in den Boxring steige, sondern auf meinem Fahrrad. Der Ärger radelt mit und mit ihm der Ärger über den Ärger. Oh Gott, ist die arme Frau zornig. Und noch nicht einmal habe ich irgendwo gelesen, dass sie vielleicht einen Fehler bei der Auswahl ihrer Männer macht. Noch nicht einmal. Komisch. Aber natürlich sind da auch andere Gefühle. Wenn ich an meiner Zurechnungsfähigkeit zweifle, weil ich mir den Flirt mit meinem Kollegen offenbar nur eingebildet habe. Oder wenn ich denke, meine Hose war vielleicht zu kurz, als mir in der Straßenbahn in den Schritt gegriffen wurde. Ja, Fräulein. Bringst mir noch ein Weißbier, Brezen und für den Herrn eine Spezi? Danke. Dabei erfahre ich nicht nur Zuspruch, sondern auch Solidarität. Denn fast immer hat mindestens einer aus der Runde den gleichen Scheiß in Grün erlebt. In gesundem Maße, das sagen Experten auch, schafft Lästern Verbundenheit, Vertrauen und auch eine Art Schutz. Schließlich spricht man dabei eine Warnung vor problematischen, in unserem Fall männlichen Mitmenschen aus. So gesehen entziehen wir den Männern sogar vielleicht sogar ein Stück ihrer Macht, wenn wir uns über sie aufregen. Ja, das wird es auf jeden Fall sein. Das wird es auf jeden Fall sein, wenn du über irgendeinen Karim, mit dem du vor 2 Jahren zusammen warst, irgendwie deiner Freundin sagst, was ein Stück Scheiße, dann entziehst du dem Patriarchat auf jeden Fall Macht. Das sehe ich so. Ja. Weil die wird nie wieder mit diesem Karim noch was anfangen. Ergo hat das Patriarchat weniger Macht über sie. Ergo, wenn ihr das alle macht, läuft es sicher super. Vielleicht gilt es bei dem Thema, den guten alten Mittelweg einzuschlagen, um eine Balance zu finden zwischen Daueraufregung und Verdrängung, kritisieren und ignorieren. Vielleicht mit einer Eieruhr, die ich beim nächsten Krisengipfel auf den Tisch stelle. Dann bekommt jeder ein paar Minuten für ihre Mackermomente der Woche und es bleibt noch Zeit für andere, erbaulichere Themen. Wo soll man denn da anfangen? Also wohlmeinend kann man hier eine Therapie empfehlen, glaube ich. Das mache ich sonst ungern, weil der Björn Höcke das auch immer macht. Und dann heißt es am Ende, ne, kennt man ja Kontaktschuld. Aber sorry, wer sich so von seinen Ex-Beziehungen beherrschen lässt, dass er das ganze männliche Geschlecht deswegen irgendwie als eine Art Geheimbund sieht, als eine Art Ku Klux Klan gegen Frauen, der, also sage ich mal ganz vorsichtig, dann ist es nicht die Gesellschaft, die das Problem hat, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Autorin der Taz, Laura Cartoni. Nur lange genug drüber reden, dann ist jedes Verhalten auch toxisch, was dann jemand anders an den Tag legt. Oder wie Herr Watzlawick sagt, wenn man nur einen Hammer hat und so weiter und so fort. Toxische Empathie oder so. Ja, ist auch wichtig. Ja, und weil wir noch nicht genug Wahnsinn aus der Taz hatten, kommt jetzt noch Noemi Molitor um die Ecke. Deutsch war nie ungegenderte Sprache. Überall finden sich gegenderte Artikel, Pronomen und Wortendungen. Genau das ist ja das Problem. Ich habe Angst. Ich habe ja schon gelesen, aber das war mein Gefühl, als ich die Überschrift das erste Mal gesehen habe. In den Angriffen auf gendergerechte Sprache hat sich ein Neologismus eingeschliffen, der durchaus eine Denkpause notwendig wert ist. Gendersprache. Diese Konstruktion suggeriert, dass Gender erst dann ein linguistisches Thema sei, wenn es um die sprachliche Repräsentation von Intersternchen, Transsternchen oder genderqueeren Menschen geht. Was ist eigentlich aus den Frauen geworden? Ging es da nicht eigentlich am Anfang um die Frauen, Noemi? Die hast du vergessen, ne? Schreibt ihr da nicht immer Flinty oder sowas? Flinto, Flinten, Flintenweib. Oder dass es eben darum ginge, noch einen Schritt weiter zu gehen, diese Lücke zu markieren, die der deutschen Grammatik eingeschrieben ist. Nein, nein, nein, nein. Der deutschen Grammatik ist hier keine Lücke eingeschrieben, sondern den Gehirnen der Menschen, die sich die Gender-Theorie ausgedacht haben, denen ist eine Lücke eingeschrieben. Brauchst mir nicht zu danken, Noemi, ich informiere gerne. So schlug es Steffen Kitty Hermann 2003 mit dem Unterstrich im Essay Performing the Gap, queere Gestalten und geschlechtliche Aneignung vor. Ja, ja, sicher. Sicher, und am 17.12.1948 fiel in China ein Sack Reis um, auf dem die Nummer 13 stand. Ich denke, beide Geschehnisse haben auf die Welt Einfluss genommen, im gleichen Maß. Anders als das Anheften von Gender an Sprache suggeriert, kann allerdings nicht davon die Rede sein, dass Deutsch vor der Einführung des Gender Gaps je eine ungegenderte Sprache gewesen sei. Das behauptet auch niemand. Das ist nur in deinem Kopf, Noemi. Du bist hingegangen, hast gesagt, was kann ich denn jetzt mal Billiges schnell machen, damit ich die Kacke in der Taz voll habe. Dann hast du gesagt, Gendersprache. Haha, Gender ist ja in jeder Sprache drin. Hahaha, Schachmatadeisten. Und dann hast du dir das hier von der Palme gewedelt. Aber so schlau, wie du denkst, ist das nicht, was du da machst. Wirklich nicht. Ha, habt ihr schon mal Hundekuchen gekauft? Ich habe einen schrecklichen Verdacht. Da sind gar keine Hunde drin. Ha, und jetzt kommt ihr. Weil das Deutsche hat ja auch die ganzen gegenderten Blabla und das ist ja auch das Problem. Wenn diese Meldungen allerdings die Sprache derer übernehmen, die politische Regelungen treffen, sowie gendergerechte Sprache aus dem Sprachbild verbannen und das ohne zu zitieren, wird das Vokabular dieser Kampagnen immer ein Stück weiter normalisiert. Dessen sollten wir uns in den Redaktionen der Zeitungen und Nachrichtenportalen und auch in den Nachrichtenagenturen bewusst sein, auch wenn es mit der Meldung wieder mal schnell gehen muss. Also lasst euch gleich schalten. Schaltet euch freiwillig gleich zum Wohle des großen Guten. Ja, unser Handwerk im Journalismus ist die Sprache. Bei genau diesem Werkzeug lohnt es sich also genau hinzuschauen und auch ethische Fragen an orthografische Regeln zu stellen. Nein, nein. Du stellst keine religiöse Frage an ein orthografisches Regelwerk. Das kannst du mit deinen Gläubigen machen, beim Gottesdienst oder auf der Kirchenfreizeit. Aber fucking nicht für 98% der anderen Menschen im Land, Noemi. Du verstehst doch einfach. Du bist doch nicht so doof, dass du nicht verstehst, worum es den Menschen geht. Du versteckst dich hier hinter einem Stein und sagst, die sehen mich nicht und hältst dir die Augen zu. Das ist alles, was du machst. Jetzt kommt noch was über Ursula K. Le Guin und bla, wie immer, wenn irgendeine Lesbe was schreibt. Ja, und diese Grammatikarianer, um es mal ganz tief im generischen Maskulinum versunken auszudrücken, die finde ich scary. Scary findest du die. Dir geht es überhaupt nicht um Sprache, sonst würdest du sagen, du hast Angst davor oder so, aber ich finde die scary. Scary. Welche Schätze könnten wir beim Segeln über die Meere der Sprachen und Erzählungen noch alle heben, wenn es mal nicht um die Integrität einer Sprache ging, die als gegeben angesehen wird, sondern um eine Sprache, mit der wir es lieben, zu arbeiten? Es geht nicht um dich, Noemi. Es geht um die Mehrheit. Du kannst mit deiner Sprache machen, was du willst. Bei dir kann der Löffel Messer heißen und die Gabel heißt Schublade und der Stuhl heißt Staubsauger. Das ist mir scheißegal. Aber ich werde nicht dein Wörterbuch lernen. Und so werden das auch 98% der Menschen nicht tun. Und du musst dich langsam mal damit abfinden. Wir sind nicht Anhänger deiner Religion. Danke, Hinkelstein. Du erkennst meine Quellen. Du bist ein Guter. Noemi Molitor, meine Damen und Herren. Hat sie nicht so lange drüber nachgedacht, vielleicht? ja, hier gibt es einen ganz interessanten Fall in, wo ist er nochmal? Eben raussuchen. Nötigungsverfahren gegen einen Polizeichef. Der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil gegen einen Polizeiinspekteur, das ist nämlich Freispruch, der wegen sexueller Nötigung angeklagt wurde. Ja, und zwar ist der Polizeiinspekteur ist wohl der höchste Polizist im Bundesland, das ich verstanden habe. Der suspendierte Polizeiinspekteur ist der baden-württembergischen Landespolizei. Andreas Renner ist auch im Berufungsverfahren vom ersten Strafsenat des Bundesgerichtshofs freigesprochen worden. Damit endet das bundesweite beachtete Verfahren gegen den höchsten Polizeibeamten des Bundeslandes. Ja, und da ging es wohl um eine Party, wo auch Überwachungskameras im Einsatz waren, aber nicht vor der Tür. Und da soll dann angeblich was gewesen sein. Und weil die eigentlich alle sehr gut befreundet waren und das war auf den Videos so zu erkennen, war das dann nicht glaubwürdig. Er ist natürlich ein Freispruch zweiter Klasse, aber hier ist jetzt der strafrechtliche Teil zu Ende. Trotzdem droht ein Disziplinarverfahren. Renner wird vorgeworfen, seine Position ausgenutzt zu haben, um Untergebenen sexuelle Avancen zu machen. Unter anderem soll er Nacktbilder von sich an ihm untergebene Beamtinnen verschickt haben. Nun wird intern geprüft, ob das mit den Amtspflichten des Höchstbeamten vereinbar ist. Ja, wohl eher nicht, aber hat er das wirklich gemacht? Ich meine, sind das denn Bilder von ihm? Bis zum Abschluss dieses Verfahrens ist Renner bei vollem Bezug vom Dienst freigestellt. Am Ende des Disziplinarverfahrens könnte auch eine Rückstufung im Beamtenrang stehen. Ja, oder irgendwelche Pensionskürzungen oder sowas. Ja, klingt für mich ein bisschen wie so eine gemachte Geschichte, als wenn sie den irgendwie loswerden wollten. Weiß ich nicht genau. Erstmal ist er jedenfalls von den Tatvorwürfen soweit freigesprochen. Mit dem Disziplinarverfahren schauen wir dann nochmal. Ja, hier bemerkt beim humanistischen Pressedienst die Frau Gisa Bodenstein, dass es bei Olympia, bei der Abschlussfeier, einen Übergriff gegeben hätte, einen sexuellen Übergriff, der nicht bemerkt worden sei, obwohl er doch in aller Öffentlichkeit stattfand, nämlich auf Tom Cruise. Während der Abschlussfeier der Olympischen Spiele hatte Hollywood-Star Tom Cruise einen Gastauftritt, der von einem weiblichen Fanübergriff begleitet wurde. Doch der mediale Aufschrei bleibt aus. Hätte ein Mann sich gegenüber einer Frau so verhalten, wäre das ganz anders verlaufen. Ja, wahrscheinlich hätten sie ihn direkt erschossen oder so. Wie kannst du nur da hingreifen? Auf jeden Fall hätte er nicht mehr Nationaltrainer bleiben dürfen. Genau, damit vergleicht sich es auch hier mit dem spanischen Vorfall, wo dieser Funktionär die Spielerin geküsst hat, im Überschwang der Gefühle auch. Ja, es nimmt sich noch ein bisschen auseinander, die Diskussion darunter in den Kommentaren. Auch ganz interessant. Aber es hat dann doch jemand gemerkt, ne? Und sie hat es auch irgendwie gestört. Die Argumentation ist relativ Standard aus ihrer feministischen Sicht, sag ich mal. So nach dem Motto, wenn wir das bei uns anprangern, müssen wir es auch andersrum anprangern. Ja. Ja. Kann man so sehen, meinetwegen. Ja, wisst ihr noch? Wir brauchen Steuersenkung, wir brauchen Mehrwertsteuersenkung auf Hygieneartikel für Frauen. Ja. Da gab es Leute, die haben gesagt, ja, wahrscheinlich verpufft das. Wahrscheinlich ziehen sich dann die Hersteller einfach ein paar Euros mehr rein. Ja, und das ist jetzt im Prinzip die Bestätigung dieser Befürchtung sozusagen. Ne, die Hersteller verkaufen die Sachen zum gleichen Preis und stecken sich ein paar Cent mehr ein. Hättest du es gedacht, kann man drauf kommen. Ja, aber es war das. Das war ein ganz Ding, wichtiges, ne? Gerechtigkeit, wichtiges politisches Projekt auf jeden Fall gewesen. Definitiv. Ich sag nur blaue Bombe. Das ist so ähnlich, wie wenn sich ein Verein auflöst, ne? Boop. Langjährige Zuhörer erinnern sich an die blaue Bombe. Ja. Zum Thema freie Periodenprodukte. Oh, transfeindliche Desinformation. Davon habe ich schon gehört. Ja, das ist hier nochmal ein Artikel über Imame Khelif. Diesmal von Faktenfinder. Und die meinen hier, dass das normal ist, dass irgendwelche Rechten da probieren, irgendwas zu inszenieren mit der armen Frau und eine typische Strategie. Sagt Julia Monroe. Der regelt das einfach nicht seit Ewigkeiten. Ja, könnte er aber, ne? Die also, ja. Mitglied des Bundesvorstands der Lesben- und Schwulenverbands Deutschland. der sich auch für die Rechte von trans- und intergeschlechtlichen Personen einsetzt. Ja. Ziel der Desinformationskampagnen ist laut Monroe, in der Gesellschaft zu polarisieren und zu verunsichern. Ja, die wollen verunsichern. Ja. Die wollen verunsichern. Die Leute von Faktenfinder und der LSVD und so. Und dieses Ding von wegen, ja, beim Pass steht doch, die wollen versichern. Ne? Die wollen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, ja. Dabei ist das Narrativ kein neues. Immer wieder taucht die Behauptung auf, Transpersonen würden vielfach bei den Olympischen Spielen antreten und cisgeschlechtliche Frauen daran hindern zu gewinnen. Das ist so nicht richtig. Dass es behauptet wird, ist so nicht richtig. Ja. Seit 2004 ist transgeschlechtlichen Athletinnen und Athleten eine Teilnahme an Olympischen Spielen erlaubt. Ja, das ist alles bestens. War das mit den Gewichtheberinnen, mit den Chinesischen in den 80er auch in Ordnung wahrscheinlich? Denen haben sie wahrscheinlich auch ziemlich viele Testosteronspritzen gegeben. Ja, das ist doch für die DDR inzwischen gut dokumentiert, was die denen allen reingekloppt haben. Also. Ja. Jetzt haben sie irgendwelche Nicht-Binären. Linien sind teils vage. Ja, ist doch alles bestens. Muss man ja nicht für klare Verhältnisse sorgen oder so, damit die Leute Ruhe geben. Nee. Ja, wenn man sie nicht in irgendeine Kategorie dazuordnen kann, dann kann man da irgendwie auch nicht mitmachen. Ich weiß nicht. Es gibt ja nur die Kategorien. Trans-Thomas. Kritiker bemängeln, dass etwa bei einem Wettkampf eines Transmannes, der eine weibliche Pubertät oder einer Transfrau, die eine männliche Pubertät durchlaufen hat, der Wettkampf dennoch ungerecht sei. Nee, das bemängeln die nicht. Die bemängeln das nur bei den Leuten, die eine männliche Pubertät durchlaufen haben. Ich meine, eine Frau, die ein Mann sein will, die will doch dann bei den Männern antreten, oder? Und da hat ja niemand ein Problem mit. Soll sie. Wird sie genau. Nie einen Fisch ziehen, aber ja. Soll sie. Hat doch gar keiner ein Problem mit. Ja, machen sie nichts kaputt, ne? Dann nehmen sie niemanden die Medaillen weg oder sowas. Genau, oder die Plätze. Ja. Irgendwie für Olympia oder solche Wettkämpfe. Und wir wissen doch genau, wohin das führt. Am Ende wird es eine Quote geben, dass so und so viel Prozent der Mannschaft halt trans sein müssen. Und dann kriegen wir lauter australische Breakdancerinnen in allen Sportarten. Wunderbar. Ich weiß ja nicht. Ja, dann sagen sie, jemand hat vom Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte dafür geklagt, dass er nicht ausgeschlossen wird wegen erhöhten Testosteronwerten. Die Klage war zwar erfolgreich, änderte aber nichts an den Regeln. Ja, scheiße was. Auf der einen Seite wird kritisiert, Athletinnen und Variationen in der Geschlechtsentwicklung hätten durch ihre Teilnahme unfaire Vorteile. Hätten, ne, Konjunktiv. Haben die. Mann, es geht doch nicht um besondere Vorteile, wie der Phelps, weil er lange Arme hat. Das ist doch wirklich. Alter Schwede. Das ist wirklich, also auf welchem Niveau hier wieder nachgedacht wird von unseren Medien, ey. Mein alter Schwimmlehrer, Brüttel Jager, das ist ein berühmtes Zitat. Du sein groß, du sein gemacht von Gott für Basketball. Noch heute Geltung hat. Ja. Gott hab ihn selig. Ja, das Beste fand ich hier war das Ende von dem Ganzen. Die Kontroversen zeigen die Komplexität von Geschlechterfragen im Sport auf. Julia Monroe vom LSSVD kritisiert den Umgang mit der Debatte. Es geht hier um Menschen, die in ganz vielen Situationen des täglichen Lebens eine Benachteiligung erfahren. Im Sport sollten sie eigentlich so sein, wie sie sind. Sie fordert eine klare Haltung. Ob es da Regeln gibt, die allen Menschen gerecht werden, das wage ich zu bezweifeln. Ja, dann mach dich mal schlau. Machen wir es einfach der Mehrheit recht. Zeigen die Komplexität von Geschlechterfragen im Sport auf? Nee, zeigen eigentlich den Grad eurer Verwirrung, zeigt das eher auf, glaube ich. Allein schon wieder Geschlechterfragen. Was hat mit Geschlechtern einen Scheißdreck zu tun? Nee. Und es wird rumprojiziert bis zum geht nicht mehr. Die anderen Leute können das einfach nur nicht aushalten, wie vielfältig die Gesellschaft ist und dann. Kritiker sagen, dies und das würde und könnte und sollte und. Und dann kommt ja gut, aber Marinic und bringt die Tränen der Rechten. Ja. Black Myth Wukong, ein Name, den man sich wohl merken muss. Ein Souls-like Action-Adventure nach dem berühmten chinesischen Klassiker Die Reise nach Westen. Man spielt diesen netten Affenmenschen, den man hier sieht. Der hat seinen großen Stab dabei und verprügelt damit, ja, in Souls-Manier alle möglichen Feinde. Ich habe mir, wie viele andere auch, mal das Benchmark-Tool runtergeladen. Das zeigt einem so eine gerechnete Sequenz von dem Spiel und ich muss sagen, das sieht schon fantastisch aus. Das sieht wirklich, wirklich gut aus. Und dieses Benchmark-Tool ist, glaube ich, auch jetzt erst verfügbar geworden. Und es gibt bei Steam ja diese Geschichte, je erfolgreicher ein Spiel ist, umso einen höheren gleichzeitigen Spieler-Count hat ein Spiel. Und das Benchmark-Tool von Black Myth Wukong hat einen höchsten gleichzeitigen Spieler-Count von 82.000. Also in der gleichen Minute waren 82.000 Menschen in dieser Demo drin und haben sich angeguckt, wie ihr Rechner so ungefähr das Spiel wuppen kann am Ende. Allein das sollte schon klar machen, was für ein Interesse an dem Spiel momentan besteht. Und wir haben das Spiel ja hier auch schon mal gefeatured in verschiedenen Artikeln. Da ging es darum, dass der Entwickler wohl auch von Sweet Baby Inc. und ähnlichen Consulting-Firmen angegangen worden ist, um Diversity Consulting zu machen. Und der Entwickler hat es richtig gemacht. Er hat gesagt, nein, weil Sweet Baby Inc. wollten, so sagen es die Gerüchte, auch mehrere Millionen Dollar für ihre Dienste haben. Und das Spiel umkrempeln, sodass es den entsprechenden Geschmäckern im Westen des modernen Publikums auch gefällt. Ja, und jetzt, wie gesagt, ist das Embargo geliftet worden. Die Leute können ihre Tests rausbringen. Und hier haben wir Screen Rant. Eigentlich ein recht guter Artikel, was den Test angeht. Insgesamt sind die Reaktionen ziemlich gut. Viele Leute sind begeistert, viele auch Leute, denen ich eher traue als solchen Seiten wie Screen Rant, sind begeistert. Aber Screen Rant schafft es halt nicht ganz, dieses Spiel zu loben. Und den Ausschnitt, aus dem ich heute zitieren möchte, der trägt den Titel: Dem Spiel mangelt es an Inklusion und Repräsentation. Black Myth Wukong, die Charaktere haben kaum Diversität. Ja. Es ist nicht zu glauben. Also es ist eine fantastische Geschichte. Also so ein bisschen, ich weiß, jetzt werden alle schreien, die sich wirklich damit auskennen, aber ich würde es jetzt vielleicht bei uns mit den Nibelungen vergleichen oder für die Griechen die klassischen Sagen. Also es ist schon eine alte Geschichte. Der Affe geht nach Westen, um dort irgendwie heilige buddhistische Schriften zu suchen, weil er dazu von den Göttern irgendwie verflucht worden ist. Irgend so eine Geschichte in der Richtung. Also auch alt und welt und halt wohl bekannt vielen Leuten in China. Und Screen Rant glaubt jetzt, sie wären die Leute, die den Chinesen erklären, dass da halt mehr Farbige rein müssen und überhaupt mehr Diversität. Warum ist der Affe keine Frau und so weiter und so fort. Was auch lustig ist, weil in der Fernsehfassung dieser Geschichte gibt es eine Serie aus den 70ern, die ganz unterhaltsam ist und eine Menge Charme eigentlich besitzt. Wird Tripitaka der Mönch von einer Schauspielerin gespielt und es wird damit gespielt, dass sie halt androgyn ist. Aber ja gut, ne? Was soll's, das reicht natürlich nicht für Bay Area, Idioten. Genau. Genau. Ja, und in den Kapiteln 1 und 2 sind die Charaktere zwar klar fiktional und fantastisch, aber trotzdem gibt es keine weiblichen oder wenigstens femininen NPCs, Bosse oder Gegner. Es gibt nur eine Figur, die heißt die Mutter der Steine in Kapitel 2, aber die ist nur ein Stein, der vor sich hin leuchtet und keine Fähigkeiten hat, der von anderen Gegnern beschützt werden muss. Und natürlich, dieser Mangel an Diversität und Inklusivität ist nur ein Echo der misogynen Kommentare, der frauenfeindlichen Kommentare. über die es Meldungen gab, die von den Entwicklern gemacht wurden. Die haben ja angeblich ihr Missfallen über Frauen oder haben Frauen lächerlich gemacht, die ihre Spiele spielen. Und obwohl das ein schönes Spiel ist, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass Frauen in dieser Welt nicht willkommen sind. Und das hat meine Spielerfahrung beeinflusst. Und es ist auch wichtig zu sagen, dass Journey to the West nur wenige wichtige, also die Vorlage nur wenige wichtige Frauen Charaktere hat. Aber auch kaum Frauen in einer modernen Adaption für ein modernes Publikum einzusetzen, das ist doch, doch eher verunsichernd. Ja? Also, ne? Es soll aber nicht euren Spaß verderben. Ich habe es euch nur gesagt, dass das dreckige Nazis sind, die euch alle in die 50er Jahre zurückbomben wollen, damit ihr da die traditionelle Kernfamilie lebt. Was, ihr seid so scheiße, echt. Da kommt ein Spiel raus, auf das sich alle Spieler freuen und ihr wahrscheinlich noch sauer, weil eure Freunde von den Consulting-Firmen da nicht landen können, konnten. Versucht jetzt im Nachhinein die Entwickler zu bestrafen, indem ihr irgendeinen Unsinn redet darüber, dass irgendwie die Feinde in Black Myth Wukong sind, das sind Feinde, die schlage ich tot mit meinem Knüppel oder zauber sie weg oder zerhack sie in kleine Stücke. Warum müssen das Frauen sein, die zerhackt werden? Erklär mir doch mal die Logik. Warum darf der Künstler nicht Künstler sein und ein Werk schaffen, wie er das für richtig hält? Oder halt in dem Fall eine Gruppe von Künstlern. Warum geht dich das überhaupt irgendwas an? Schreib über das Spiel. Schreib, dass es Bugs hat. Schreib, dass irgendwas nicht funktioniert. Erklär mir Dinge, aber fuck off. Ja, so Genöle ist ein bisschen überflüssig, ne? Ich meine, wenn ein Spiel richtig rassistisch wäre, es gibt ja so rassistische Mods für Spiele und so, dann darfst du das gerne ansprechen. Ja. Wenn ein Spiel irgendwie Frauen wirklich, wirklich nur als Wix-Vorlage hat, dann spricht es an. Aber zu sagen, ja, da sind ja, ich habe nachgezählt, ja, wurden in den ersten 8 Minuten 7 Charaktere gezeigt, davon waren nur 3 weiblich. Die Welt geht unter, Das ist kein Spielejournalismus, das ist Kackdreck. Durchsage beendet. 10 Jahre Gamergate mal. Noch eine Woche oder so. Ja, nee, und wenn du denkst, wir hätten vorhin bei den Berichten aus dem französischen Städtchen Nancy schon alle wichtigen dummen Ideen der Woche gesehen, kommt hier Berlin, die CDU von allen, also von einem CDU-Mitglied, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Christian Gräf, der möchte, dass die kommunalen Wohnungsgesellschaften Berlins in Zukunft die Miete nach dem Einkommen der Bewohner berechnen. Es kann nicht sein, dass jemand mit einem hohen Nettoeinkommen, nur weil er schon viele Jahre in einer Wohnung wohnt, das gleiche zahlt wie jemand mit sehr wenig Nettoeinkommen, sagt der Sprecher für Bauen und Stadtentwicklung der CDU-Fraktion der Deutschen Presseagentur. Das ist nicht nachvollziehbar. Ja, und dann muss ich meiner Wohnungsbaugesellschaft meine Kontoauszüge schicken, offensichtlich. Und die kann sich dann überlegen, wie viel ich davon abgeben muss. Das ist wie eine Steuer, das ist cool. Da habt ihr euch einen neuen Einnahmesektor dann generiert, wenn das klappt. Ich hoffe aber, dass es nicht klappt. Ich hoffe, die Leute wehren sich dagegen, sag ich mal ganz vorsichtig, weil Kraftausdrücke und so, morgen habe ich die Uniformierten hier. Ja, und die Investitionen im Bestand müssen die oft abblasen, weil das Geld in den Neubau gepumpt wird und weil sie es nicht über Mieterhöhungen finanzieren. Das sind Wohnungsbaugesellschaften, die haben wir mal gemacht, damit eben da nicht die Mieten explodieren, glaube ich. Vorschuss von CDUler, das ist ja interessant. Von CDUler, oh mein Gott. Sozialistische Demokratische Union oder so. Ja, und dann das Geld kann man dann in Neubauten stecken, was dabei mehr eingenommen wird, weil das ist ja alles so teuer geworden. Woran natürlich die CDU keinerlei Schuld hat. Die hat nicht irgendwie mit dafür gesorgt, dass Millionen Leute hierher gekommen sind, die man jetzt irgendwie unterbringen muss, die auch gar keine Mieten zahlen, weil du erhöhst ja am Ende dann selber die Miete. Das ist auch lustig. Ich meine, wie viele von den Wohnungsbaugesellschaftswohnungen sitzen denn Leute drin? Wenn du denen die Miete erhöhst, gehen die zum Amt, sagen hier 100 Euro mehr Miete und ja. Und dann steckst du es von der einen Tasche in die andere. Es ist wirklich fantastisch, was unser Staat momentan macht. Oh. Ja, da waren sie auch schon wieder weg, beziehungsweise kündigen ihren Rückzug an. Das ist heute aktuell die Linke. Die Bundeslinke informiert darüber, dass die Nadine Wissler und der Schierdewand, weiß ich nicht, die Vornamen, für den Vorsitz nicht mehr kandidieren möchten im Oktober, wenn dann da wieder Parteitag ist. Ja, mal gucken, wer sich dann das antut, ne? Ich glaube, vielleicht braucht man auch nicht mehr gucken, weil da eh nichts mehr kommt. Ich denke mal, die sind so im Zerbröseln, gerade im Zerbröselungszustand. So ein Eindruck macht das jedenfalls auf mich. Ja, und in anderen Parteien der CDU, da haben sie jetzt irgendwelche Leute eingeladen, Amerikaner, nach Berlin, um den Reichstag zu besichtigen. Und angeblich auch noch das Konrad-Adenauer-Haus. Und das sollte dann zwischen 100 und 700 Dollar kosten. Und das Konrad-Adenauer-Haus hat sich jetzt davon distanziert. Und gesagt, nee, das erlauben wir nicht. Und der das wohl geplant hat, ist dieser Herr hier, der Herr Armin Petschner-Mutari. Der hat gemeint, das wäre ein Missverständnis gewesen. Also niemand hätte die Absicht gehabt, da Geld für zu nehmen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So. Aber ja. Und im Endeffekt ist es aber auch alles halb so wild. Es wird natürlich hier groß ausgewalzt von Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und diverse Grünen-Politiker haben das auch rausgetwittert. Zum Beispiel hier die, na, wie heißt sie nochmal? Ricarda. Mit von wegen so, ja, hier, wie schlimm, wie furchtbar. Und weil da geht ja die Welt von unter, ne? Wenn sie irgendwelche Politiker einladen. Das sind dann angeblich MAGA Republicans gewesen. An dem Event sollte auch der republikanische US-Senator und Trump-Unterstützer Lindsey Graham, ein Vertreter der US-Waffenlobby sowie Rechtsanwalt und Publizist Joachim Steinhöfe, teilnehmen. Lindsey Graham ist ja noch zurechnungsfähig, der ist so ein, der hat auch mal diese Aussetzer, oder? Ist auch schon mal. Ich kenne ihn nicht. Ja, der ist ja schon ewig irgendwie in Amerika im Politikbusiness. Okay. Das ist so ein alter Typ und ich meine, das war der, der auch irgendwie immer mal so Aussätze hat in irgendwelchen Interviews, wo nur so ins Leere starrt, bis ihn irgendwer dann wegführt. Weil der ist auch schon uralt. Der Chat hat mich gerade auf was aufmerksam gemacht. Krass. Citizen Davy schreibt, habt ihr Free Shlomo angesprochen? Ich habe jetzt mal geguckt und es sieht aus, als ob die Honigwabe zu ist. Und ich glaube, nach dem, was ich hier lese, befindet sich der gute Shlomo in Haft. Wegen Verbrechen durch Sprache. Der Kollege äußerte sich in der Honigwabe unklar. Der Titel lautet Free Shlomo. Er meinte, dieser könne monatelang nicht bei uns sein. Hier sagt jemand, der sitzt in U-Haft. Ist er sicher oder ist er vielleicht bei einer Perle untergekommen oder so? Vielleicht. Ich glaube, so wie sich das anhört, hat der Kasper sich im Stream sowas geäußert, dass er halt monatelang nicht da sein kann. Das wäre ja schon krass. Uff. Ja, vor allen Dingen für was denn? Ja, und dann, ich meine, ich gehe nicht konform mit vielem, was er sagt. Ich ziehe einen anderen Stil vor, aber solange er nichts Strafbares nach den Gesetzen gesagt hat, wäre ich dafür, dass sie ihn einfach wieder freilassen. Ja, aber was ist denn jetzt die Basis davon, dass die Leute jetzt meinen, dass er gefangen genommen wurde? Oder nehmen die es davon an? Dass die Wabe nicht stattfindet. Und wie gesagt, der Kollege äußert sich in der Honigwabe unklar. Der Titel lautet Free Shlomo. Er meint, dieser könne monatelang nicht bei uns sein. Nächste Woche soll es weitere Informationen geben, sagt der Sellner. Ups, jetzt habe ich den Namen gesagt. Hallo, ja, aber ich meine, wenn jetzt jemand... Ja, no. Dann, die sagen dem doch nicht, dann wir sperren dich jetzt monatelang ein, oder wie? Monatelang in Urhaft, ist ja so der neue Trend, ne? Mhm. So, das gab's, bei wem war das? Da waren noch einige Fälle jetzt auch vorhin bei Corona. Prinz Reuß, oder was? Ja, zum Beispiel. Ja, kann man nicht sagen. Ja, würde ich erstmal abwarten. Aber wenn das denn so ist, dann ist es natürlich... Freiheit okay. Für Schlomo Finkelstein. Genau, wir können einen Aufruf starten oder so. Lass mal eine Woche abwarten. Das wäre schon echt krass. Ja. Die Einschläge kämen näher, würde ich sagen. Müssen wir auch sehen. Wann der erste von uns irgendwie mal vorgeladen wird. Super. Läuft hier. Ja. Ich wüsste nicht wegen was, aber hier werden sie sicher was einfallen lassen. Ja, guck mal. Ja. Ich meine, guck dir doch Großbritannien an. Wie die Leute da einfach weggeurteilt werden und niemand wirklich irgendwie daran anspricht. Ja, ist ja nicht, es ist zwar einerseits so, dass die Leute auch ein bisschen in ihrer Wortwahl drastischer werden, aber die Regeln werden ja auch strenger, ne? Also, ich habe das Gefühl, die Regeln existieren gar nicht mehr wirklich. Die Regeln sind das, was die Regierung gerade irgendwie falsch findet. Ja, die CDU meint jedenfalls, heißt es hier, das Rentensystem müsste stabil gehalten werden und deswegen müsste schnell eine Erhöhung des Rentenalters in Deutschland her. Ja, ich bin der Meinung, dass man das nicht unbedingt stabil halten muss, weil schon 75% der jetzt gezahlten Renten aus dem Staatssäckel kommen und die restlichen 25% dann vielleicht auch noch da rauskommen könnten. Dann könnte aber jeder Arbeitnehmer 20% mehr Geld in der Tasche haben und sich selbst mal ein bisschen was an die Seite legen oder so. Also als Idee, also ich finde das ganz furchtbar, diese verfickte Kackrente jetzt noch weiter zu treiben. Die Leute, also ganz viele Leute wissen, glaube ich, gar nicht, was auf sie zukommt, wenn sie dann mit Eintritt des Rentenalters mit 48 oder 42% im Durchschnitt sind sogar nur dastehen. Ne? Kannst du die Miete nicht mehr bezahlen, kannst du Essen nicht mehr bezahlen, kannst du zum Sozialamt gehen. Sind da abhängig sozusagen. Also das wird immer mehr Leute treffen, vor allem eben, weil sie die Rente, das Niveau ja so stark abgesenkt haben. Wie gesagt, weit unter Krankengeldniveau von 67 auf 48 runter. Deswegen bin ich der Meinung, dass man das komplett ändern müsste. Wegschmeißen, neu bauen. Ne? Vielleicht nicht unbedingt alles nur auf Aktien, aber wie gesagt, man könnte damit ganz schnell dafür sorgen, dass die Leute alle 20% mehr Geld in der Tasche haben. Das ist echt, da sehe ich wohl eine Chance drin. Ich mir vorstellen, dass das nicht schlecht ist für unsere Wirtschaft. Ja, und was Sie hier meinen, also ich meine, bald sind die ganzen Leute aus der geburtenstarken Jahrgänge, die sind bald alle in Rente, also früher oder später sind die weg, das wird ganz schnell gehen. Und wenn Sie irgendwie meinen, so ja, wir heben das jetzt mal auf 67 Jahre an, das wird überhaupt nichts bringen. Nö, da bist du 3 Jahre später bist du bei 69, dann bist du 3 Jahre später bist du bei 72 und so weiter, ja. Also so wie das jetzt gerade aufgebaut ist, wird das gar nichts. Und das hat auch der Typ, ich weiß nicht mehr, war es vor 2 Wochen oder so, da hatte ich doch diesen pessimistischen von diesem BTO, Beyond the Obvious Podcast. Ach so, ja. Und der hatte das auch gemeint, dass das Rentensystem eigentlich das größte Problem ist, was wir aktuell haben. Und das keiner irgendwie anfassen will. Und auch diese Sachen, die sie da machen mit Aktiendeckung, das müsste man eigentlich viel rigoroser, viel größer machen. Und das, was sie da jetzt aktuell geplant haben, ist halt nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Weil dieses Umlageverfahren funktioniert halt nicht. Weil die Leute bezahlen ja jetzt die Rente nicht für sich selber, sondern die bezahlen ja jetzt für die Leute, die jetzt Rentner sind. Ja, der Staat kann ja immer die 900 Leute lassen. Der Staat kann ja mal die 900 Milliarden, die er rausgenommen hat aus der Rentenkasse, wieder reintun. Dann sieht es vielleicht besser aus. Ja. Ist ja auch ausgegeben. Also. Ja, weg ist weg. Ja, und die nehmen doch auch wieder ein. Dann müssen sie 900 Milliarden davon weglegen und die kommen dann wieder in die Rentenkasse. Ist doch ganz einfach. Das muss jeder Firmeneigner auch machen. Wenn er aus dem einen Topf nimmt und sagt, ich zahle das zurück. Nur unsere Herrschaften müssen das nicht. Ja, der Staat müssen hat ja wir dann länger bezahlt. Arbeiten, das ist cool. Dann bezahle ich eine tolle Rente, ne? Haben sie dann gesagt. Mhm. Ne? Gib mir her das Geld, wir zahlen den Rest dann schon. Wenn ich auf ja, den Zettel gucke, was das ausmacht, wird mir jedes Mal schlecht. Ja, absolut. Ne? Ich sage ja 20% mehr in der Tasche, überleg ich dir das mal. Das wäre schon echt ein Hammer eigentlich. Ne? Da könnte man richtig wieder ein bisschen Halligalli machen sozusagen. Beziehungsweise auch echt mal ein bisschen selber gucken, wie man investiert oder so fürs Alter. Weil dieses Umlagenverfahren ja dann doch nicht so ganz funktionabel zu sein scheint. Zumindest sollte man sich da nicht als Einziges drauf verlassen dann vielleicht oder so. Ja, nun ja. Also hier geht Tichy nochmal auf die Vetternwirtschaft im Auswärtigen Amt ein. Ja, und hat da einige verschiedene Details ausgegraben, die aber auch nicht so ja, genau... Ja, Vetternwirtschaft ist das so nicht. Also verband sind die doch dann so nicht miteinander, die darstellen. Leute. Nee, das ist richtig. Ja, ja doch, da war doch diese, da war doch die eine Staatssekretärin, deren Mann Anreisende irgendwie vertreten hat. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht für ein Kriterium gehalten. Für Vetternwirtschaft könnte auch unter Fremden oder ich meine, unter Fremden. Nicht, dass es so. Unter Fremden geht. Vetternwirtschaft aber okay, ist unter Fremden. Aber okay, ja, das ist... Ja, okay. Ja, und Bekannten schon. Ja. Ja, was auch immer, Günstlingswirtschaft dann halt meinetwegen zum Beispiel. Ja. Ja, und die decken halt einige Sachen auf, aber wie gesagt, so richtig handfest ist es auch nicht, aber es sind wohl doch ziemlich viele Afghanen eingeflogen worden, die irgendwie einen Schutzstatus hatten, der gar nicht mehr überprüft wurde und solche Sachen. Also das Ding ist noch nicht am Ende, aber sie drucksen auch irgendwie rum und ja, der Tichy versucht hier was nachzuweisen. Ja, über Stellenbesetzungen und so weiter. Und dass die Leute dann so und so lockere Einstellung hätten oder so. Das ist natürlich ein bisschen wenig irgendwie. Mal gucken, ob da noch mehr kommt, ob da noch mal ein bisschen was Handfestes kommt. Weil, dass da viel gelaufen ist in der Beziehung, dass da viel durchgewunken wurde und so weiter, das scheint schon, ja, sozusagen auf der Hand zu liegen. Nur mit den Beweisen. Und sie sich dann auch schwer. Ja, wie gesagt, das wird ein bisschen der Stand der Dinge, wer das mal lesen möchte. So ultra lang ist es auch nicht. Aber ja, Vetternwirtschaft eben. Ja, in unseren Ämtern. Also ja, ich hatte ja irgendwas. Aber ich habe nämlich auch ein bisschen reingelesen, weil wir haben ja diese Meldung jetzt schon irgendwie 4 Wochen in Folge gehabt oder so. Ich dachte, es wäre wieder das Gleiche, aber es war irgendwie nicht so ganz das Gleiche. Hier war irgendwas mit Flugkosten noch. Also sie haben die Leute eingeflogen. Das bezahlt, außerdem kann die Kernfamilie sofort mitkommen. Und eine Einwirkung ist auch einfacher möglich. Einfacher auswärtiges Amt, möchte man da sagen. Bürokratie, Urkundenprüfung und Maßstäbe ade. Bericht Thiele weiß noch mehr aus seinen Recherchen zu erzählen, so wurden über Antworten des Auswärtigen Amtes, die trotz öffentlicher Erkenntnisinteresse nur unter 3, also als Hintergrundinfo, vergeben wurden. Wenn diese Antworten dann zudem nicht stimmen und nur als Notlüge zu verbuchen sind, wie Thiele ebenfalls berichtigt, dann ist das allerdings ganz schlecht. Demnach hat ja Frau eine stellvertretende Verratsleiter, der sich nur mit Grundsatzfragen beschäftigt und dabei ganz grundsätzlich für humanitäre und einfache Studentenvisa plädiert, auch im April einen Online-Kurs für Wirtschaftsmitarbeiter ganz ohne Ausschreibung geben können. Ach ja, das war Vetternwirtschaft, dann okay. Für das AA war das allerdings kein Kurs für es selbst, sondern nur für einige Botschaften, die dem Amt aber unterstehen. So sehen die Notlügen vom werderischen Markt aus. Auch Thiele empfand das als Täuschungsversuch. Ja, ich hatte das jetzt so als Durchwinken bezeichnet. Mit diesem Familiennachzug und so weiter, diese Erleichterung. Aber es stimmt, es geht auch ein bisschen darüber hinaus. Ja, ja. Theresa Breuer, Mitbegründung der berühmten Cabo-Luftbrücke, die wohl noch immer zu den meldeberechtigten Stellen gehört. Breuer meint zu dem Programm und der Mitwirkung von NGOs, dass Letzteres nur deshalb geschehe, weil die Bundesregierung nicht selbst mit Anträgen herumschlagen wolle. Zitat von der Dame. Doch zugleich hielt man auch den Namen der Meldestelle geheim, angeblich, weil sie sonst sofort von Anträgen überflutet worden wären. Doch die Idee eines Hirnaufnahmeprogramms, der Breuer offenbar anhängen, so, dadurch zerstört man. Ich glaube, das hat man irgendwann ganz zu Anfang schon mal gelesen. Weil das flammte ja auch irgendwann schon mal auf, da hat sich keiner drum gekümmert und dann gab es irgendwann nochmal diesen Cicero-Artikel. Na, es gab ja diesen Kabuler Botschaft Brandbrief oder irgendeine Botschaft Brandbrief da irgendwie. Wenn ihr euch erinnert, ja. Kein ja. Plan. Und ja, bei ARD und ZDF spielt das immer auch keine Rolle, ne? Das nee, nicht zu erwähnen. Nicht, ja. Okay. 100 Migranten am Flughafen. Das täglich, 100 Migranten am Flughafen. Die Kanaren sind momentan der Hotspot der Migration. Und hier hat Tim Röhn einen Artikel geschrieben. An einem Sonntagmorgen im August stehen etwa 250 Männer aus der Subsahara in der Abflughalle des Flughafens Teneriffa Nord und warten auf den Check-in. Erst vor kurzem sind sie an der afrikanischen Küste, in der Regel in Mauretanien oder im Senegal, hallo Herr Breton, in ein Holzboot gestiegen und in Richtung des spanischen Archipels gefahren, viele hundert Kilometer weit. Die meisten kamen auf El Hierro an, der kleinsten Kanareninsel, aktuell der Hotspot der Migrationskrise schlechthin. Ja, und dann werden sie nach Madrid geflogen. Vor dem Abfluggeld beantwortet eine Mitarbeiterin der NGO Akzem auf Französisch geduldig alle Fragen der Reisenden, von denen einige sehr müde ausgehen. Sie haben erst um 3 Uhr am Morgen erfahren, dass heute ihr Flieger geht. Ja, und das ist wohl ständig. Bis Mitte August sind dieses Jahr 21.000 Menschen gekommen. 148% mehr als im Vorjahreszeitraum, kein Ende in Sicht. Wenn sich ab Herbst das Meer beruhigt, die Winde nachlassen, kommen noch mehr. 70.000 warten wohl schon in Mauretanien, um dahin zu fahren. Flüchtlinge. Allein für El Hierro würde man bis Jahresende mit insgesamt 80.000 Ankömmlingen rechnen. El Hierro ist wirklich nur so ein Felsen. Also ist völlig lächerlich, dass man hier nicht schützt. Dass man hier die Leute nicht sofort wieder zurückfährt und sagt, das geht einfach so nicht. Ja, Asyl ist eine schöne Sache und so, aber die Nummer, die ihr hier macht, das geht einfach nicht. Sollte man den Leuten einfach sagen, wer nach El Hierro kommt oder auf eine andere Kanareninsel, der wird gnadenlos zurückgebracht. Hier gibt es keine Asylmeldestelle. Kann man denen nicht ein Netflix-Abo schenken, so? Entschädigung. Asylverbotszone. Oh? Jo. Ja, und dann fährt man die Leute, ohne sie ordentlich zu überprüfen, fliegt dann sie nach Madrid und dann macht's Puff. Ne? Und dann könnt ihr euch überlegen, wo das hingeht. Manche haben keine Dokumente, manche haben welche, es spielt keine große Rolle. Der sagt dann einen Namen und wir notieren das. Wir können die Angaben nicht kontrollieren. Wir können auch die genommenen Fingerabdrücke aus Datenschutzgründen nicht mit vorhandenen Fingerabdrücken abgleichen. Schönes Detail. Und nach maximal 72 Stunden müssen wir die Leute gehen lassen. Dann werden die von NGO-Rechtsanwälten beraten, stellen einen Asylantrag und dann dürfen sie da bleiben. Ja. Und dann reisen die von Spanien in ihre Zielländer und stellen dort einen Asylantrag. So funktioniert es halt. Ne? Die Beamten, mit denen man hier redet, dürfen das alle nicht. Haben alle einen Maulkorb, Interviewanfragen laufen ins Leere. Der Mann, der mit uns spricht, ist seit vielen Jahren im Dienst, der sagt, es wird immer schlimmer, die Schlepper sparen an Benzin, um noch mehr Profit zu machen. Die ankommen, sind in schlechterem Zustand als noch vor einiger Zeit. Auf Frauen und Kinder wird in den Booten kaum noch Rücksicht genommen. In den Pressemeldungen heißt es 60 Gerettete, 80 oder 100, aber was keiner weiß, ist, wie viele es nicht schaffen. Wir hören ja von den Leuten, dass da noch Freunde kommen müssten, Verwandte, aber die kommen nie. Von 10 Booten, sagt der Mann, würden nur noch 3 bis 5 ankommen. Ja, aber wir machen einfach weiter, wir lassen den Leuchtturm weiter an, wir machen unser Leuchtfeuer an, das die Form eines Grals hat und die Leute kommen. Ja. Tja. Das klingt ja ein bisschen wie ein System. Als ob das jemand eingerichtet hätte als System. Hallo George. Hallo Klaus. Der. Jo. In Sachsen-Anhalt bereitet man sich auf das Scheitern der Intel-Ansiedlung vor. Und zwar heißt es hier, der Chipriese Intel will eigentlich 30 Milliarden investieren. Wissen wir eigentlich, 10 Milliarden davon sollen vom deutschen Staat kommen. Und jetzt überlegt man aber eben schon mal so ein bisschen, was macht man denn, wenn es nicht klappt? Intel streicht ja wohl auch gerade ein paar tausend Stellen, weswegen das dann irgendwie schon eher angedacht wird, dass das irgendwie platzen könnte. Und die Sachsen-Anhaltiner bereiten sich da in der Form darauf vor, dass halt die Gewerbegebiete dann anderweitig irgendwie anbieten. Ob das dann lohnend ist am Ende oder ob die anderen auch nur kommen, wenn Intel da ist, das weiß ich nicht genau. Aber es scheint auch ein bisschen ein Zugpferd zu sein für andere Firmen. Ja, gut. Noch ist es aber nicht gescheitert, ne? Schauen wir mal. Die 10 Millionen, die 10 Milliarden warten noch auf ihren, auf den Apollo. Das Guido Mobil kommt zurück. Ja, hier lästert die Tagesschau ein bisschen über die FDP, die mit Pro-Auto-Programm angeblich punkten wolle. Die FDP wolle mehr Autos in den Innenstädten, fordert weniger Platz, heißt es, für Fußgänger und Radfahrer. Das möchte ich mal bezweifeln, ehrlich gesagt. Das Pro-Auto-Programm soll ein gezielter Gegenentwurf zur Verkehrspolitik der Grünen sein. Auch das glaube ich nicht, sondern die werden dann versuchen, sich irgendwie reinzuwursteln, denke ich mal. Und die Kritik kommt dann natürlich auch, ja, wenn so oberflächlich kritisiert wird, ist es ja auch leicht. Mehr Autos in die Innenstädte, dafür weniger Fußgängerzonen und weniger Fahrradstraßen, das sind die Forderungen der FDP, also das komplette Gegenteil. Der Verkehrspolitik der Grünen, Autos gegen Fußgänger zu stellen, sei nicht sinnvoll. Ja, das machen die sicher auch nicht. Aber sie möchten gerne zum Beispiel sowas haben wie eine Parkflatrate für 49 Euro den ganzen Monat irgendwo in der Innenstadt parken. Wollen Sie sich fragen, wie sinnvoll das ist? Die Städte sind natürlich schon ziemlich voll mit Fahrzeugen. Und hatten wir auch mal so einen Artikel, dass sie überall schon Tempo 30 einführen, weil dann mehr Autos in die Städte passen oder so. Also es ist eigentlich voll genug in den Städten. Man sollte da eher Anreize schaffen, dass die Autos wegbleiben. Aber wer nicht anders kann, weiß ich nicht, oder in der Innenstadt wohnt, soll es ja auch geben. Es muss ja auch nicht irgendwie weggeekelt werden mit seinem Auto. Ne? Oder so verteuert, dass der wegziehen muss oder so. Also klar, sie wollen damit auch zur Wahl punkten, aber deswegen allein ist das, glaube ich, nicht ersonnen worden, hier diesen Pamphlet vom Lindner und dem, was noch, der Wissing oder was? Ja, whatever. Ja, im Endeffekt machen die das schon. Hier die FDP Hannover hat auch sich sowas ausgedacht, wo hier sogar alle mit im Boot sind, bis auf die Grünen. Weil in Hannover war das ja irgendwie so, dass die Grünen mit dem zauberhaften Oberbürgermeister Belit Onay von den Grünen irgendwie ihr eigenes Ding durchgezogen haben, so wie sie Bock hatten und mal eben sich irgendwelche Konzepte überlegt haben, wo halt die ganze Innenstadt komplett autofrei sein sollte und gar keiner mehr da mal hinkommt, wo ja auch schon alleine die Tatsache, wie du schon gesagt hast, ist, wohnen da Leute, dann gibt es Lieferverkehr, die ganzen Geschäfte, gut, gibt es auch immer weniger, aber sollte man ja eigentlich denken, dass selbst wenn es weniger Geschäfte gibt, trotzdem Lieferverkehr irgendwie möglich sein muss und man nicht einfach sagen kann, überall ist Fußgängerzone. Und das ist aus meiner Sicht auch nicht das Hauptproblem, was es irgendwie in Innenstädten gibt, dass da Autos auch noch irgendwie fahren. Bei Parkhäusern und sowas gibt es ja auch noch. Also, und früher war das übrigens mal so, dass ja, dass sie die Autos richtig drin haben wollten und so, dass diese Zentralisierung, die Leute da irgendwie einkaufen sollen und das alles mal schön mit dem Auto machen sollen. Das war richtig so ein Trend irgendwie bis noch vor den, also bis in die 80er rein, würde ich sagen. Und das hat man jetzt natürlich alles zurückgedreht und das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt in dem Umfang nötig, wie es mal war. Aber komplett darauf verzichten sehe ich jetzt auch nicht so. Und das so, also das war halt so ein Ding von der SPD, von der FDP, von der CDU. Die haben das zusammen gemacht und ich habe das natürlich als FDP Hannover-Mitglied auch mitbekommen und gab da eine entsprechende E-Mail, wo ich mir das durchlesen konnte und da hat natürlich die FDP sich auch damit gerühmt. Also die haben da quasi herausgestellt, dass sie das Auto halt nicht mehr komplett weghalten wollen, sondern dass das natürlich auch noch mit dazu gehört. Und dann ist mir hier bei Facebook dieser Post von der SPD Hannover untergekommen und die haben da nämlich ganz andere ganz andere Sachen hier hervorgehoben. Okay. Und da geht es dann hier um so Dinge mit Klimaschutz und Aufenthaltsqualität. Die Folgen des Klimawandels sind auch in unserer Innenstadt spürbar. Mit mehr Begrünung, Fassadenbegrünung und sogenannten Klimainseln schaffen wir Oasen der Erholung und sorgen für ein angenehmes Stadtklima. Mehr Trinkbrunnen und Refill-Angebote. Also Refill-Angebote soll irgendwie sein, dass du irgendwie in jeden Laden reingehen kannst und dir da irgendwie deine Wasserflasche mit Leitungswasser auffüllen lassen können sollst, tragen ebenfalls zur Lebensqualität bei. Damn. Weitere Steinwüsten, wie die vor kurzem durch den OB eingeweihten Schmiedestraßen, muss verhindert werden. Ja, das ist wirklich wahr, wenn ihr euch die Schmiedestraße in Hannover mal anguckt, da haben sie irgendwie ewig dran umgebaut. So ewig, dass schon ein Geschäft, das hatte ich hier, glaube ich, auch mal vorgestellt, das Klavierhaus Döll, was 70 Jahre lang in der Schmiedestraße beheimatet war, die sind jetzt weggezogen, weil sie da keinen Bock mehr drauf hatten, auf das ewige Chaos. Und ja, das ist auch nicht so gut geworden, diese Straße ist auch nicht ruhiger geworden dadurch, weil sie da jetzt eine geteerte Straße halt ersetzt haben durch eine mit so Steinchen, wo die Autos dann drüber fahren. Die sollen zwar alle angeblich noch 20 dann fahren, aber da hält sich natürlich auch keiner dran. Und deswegen ist es auch nicht ruhiger geworden, sondern lauter. Ja, aber man hat die Straße dann auch schmaler gemacht, sodass die sich entgegenkommenden Autos sich dann schon immer einigen müssen, wer als erstes, dass sie dann alle so ein bisschen hier, wie heißt es, Angsthase oder so spielen können, wer als erstes ausweicht oder so. Also, vielleicht auch nicht so die tollste Idee. Und natürlich die ganzen Parkplätze, die es da gab, musste man erst alle wegmachen, dann sagen, okay, Behindertenparkplätze dürfen bleiben. Und jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, das letzte Mal, als ich da war, sah es so aus, dass sie jetzt von den Behindertenparkplätzen doch wieder ein paar das Behinderten-Ding weggenommen haben und zu normalen Parkplätzen gemacht haben. Wenn die mal leer stehen, ist sau doof, ne? Ja. Ja, Familienfreundlichkeit und soziale Gerechtigkeit, ne? Soziale Gerechtigkeit mit Stadtplanung. Unsere Innenstadt soll für alle Generationen und Bevölkerungsgruppen attraktiv sein. Durch vielfältige Aufenthaltsangebote, insbesondere für Familien und SeniorInnen, steigern wir die Aufenthaltsqualität. Wir setzen auf Überzeugung statt Verbote und schaffen Anreize für ein neues Nutzungsverhalten. Das klingt so nach Nudging oder so. Anreize für ein neues Nutzungsverhalten. Die Hannoversche Innenstadt ist nicht nur ein Ort des Konsums. Nee, das war einmal. Sondern der Begegnung im Freien. Sie muss deshalb für jeden bezahlbar und zugänglich sein. Was natürlich in der Innenstadt von Hannover auch beheimatet ist, ist der Hauptbahnhof, von dem wir gerade gehört haben. Das ist auch so, wo sich begegnet wird. Steintorviertel gibt es da auch. Da wird sich auch begegnet. Und begegnen wird sich auch in dem nächsten Absatz Sicherheit und Ordnung. Eine sichere und saubere Innenstadt ist das Fundament für Wohlbefinden. Deshalb werden wir den städtischen Ordnungsdienst und die Straßensozialarbeit verstärken und für eine enge Zusammenarbeit mit der Polizei sorgen. Keine gute Idee, glaube ich. Mehr Beleuchtung sorgt für ein sicheres Gefühl in allen Ecken der City. Und jede Umbaumaßnahme muss den feministischen Städtebau im Blick haben. Ja, komisch, die FDP hat mich da gar nicht drauf hingewiesen, auf den feministischen Städtebau. Und da steht auch eigentlich in dem Papier von denen überhaupt nichts von drin. Aber die SPD, die hat den feministischen Städtebau. Macht ihr denn keine Hochhäuser mehr, so Fallische, macht ihr die nicht mehr in Hannover? Ja, ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch das mit der Beleuchtung. Ne? Also nach dem Motto, ja, die Frauen. So Kuppeln oder so. Ja, junge Menschen, SeniorInnen und insbesondere Frauen jeder Altersgruppe schlagen Alarm, was die subjektive Sicherheitsgefühl angeht. Jetzt bin ich die Ente, die sagt, warum ist denn das subjektive Sicherheitsgefühl so schlecht geworden, SPD Hannover? Aus diesem Grund wird die City der Zukunft eine sichere sein. Die City, ne, hier ist es. Die City der Zukunft wird eine sichere sein. Oder MarschseefestbesucherInnen. Ja, egal bei welchen Events. Ja, hier, Mobilität und Verkehrsfrieden. Was ist jetzt mit Parkplätzen mit neuen oder so? Wir setzen auf ausgewogenen Mobilitätsmix. In aller Berücksichtigung, jawohl. Muss für alle erreichbar bleiben. Mit dem Fahrrad, dem ÖPNV oder mit dem Auto. Okay, Fußverkehr priorisiert, ja. Als Basismobilität. Was ist denn die E-Roller-Problematik? Ja, dass die Scheißdinger halt an jeder Ecke rumstehen, ne? So wie in jeder Stadt. Ja, was ist daran problematisch? Ja, dass sie im Weg stehen. Ja, gut. Wahllos. Meistens werden hier von irgendwelchen Leuten. Es wird nicht weniger Fahrradwege geben, sondern mehr. Es wird nicht weniger Fußgängerzonen geben, sondern mehr. Das ist alles im Einklang miteinander, ja. Jeder bekommt, was er will. Ist das nicht ein schönes Konzept? Dabei spielt für uns die Barrierefreiheit eine maßgebliche Rolle. Mobilität darf nicht durch die Stärke des Individuums entschieden werden, sondern wir müssen einer inklusiven City alle mobil machen. Ja, und das ist ein Seitenhieb gegen die Autofahrer, weil da ja immer von Individualverkehr geredet wird, was es ja auch ist. Unser Ziel ist es, die Innenstadt als bedeutendstes Oberzentrum in der Region zu stärken und zugleich ihre Lebensqualität für alle Menschen vor Ort zu erhöhen. Dabei setzen wir zudem auf einen breiten Beteiligungsprozess. Wir stehen bereit, Hannover fit für die Zukunft zu machen. Gemeinsam mit einem klaren Blick, ja, bla bla bla. Ja, ich fand es nur so, ist auch alles verklausuliert, die Schere vor allen Dingen halt zwischen dem, was mir die FDP gesagt hat, was da passiert, und dem, was mir hier die SPD erzählt, was da passiert. Die fand ich schon bemerkenswert, also mit Feminismus und so weiter. Ja, spitzmäßig, ne? Feministische Stadtplanung, das ist das, was ist das genau? Wir wollen das irgendwie sagen? Ja, wie gesagt, das mit der Beleuchtung und so, verstehen Sie damit wahrscheinlich. Ja. Beleuchtung, ja. Weil es da ja auch einfach nicht eine objektive Gründe einfach für gibt, sondern du musst das halt in so eine Scheiße irgendwie rein machen. Oder wo nachher die Straße geräumt wird, das hatten wir ja auch schon mit feministischer Politik. Weil ja die Straßen für die Autos geräumt werden und nicht für die Fußwege, wo die Frauen lang gehen. Und deswegen brauchst du feministische Straßenräumenpolitik. Kann, glaube ich, auch Schweden, aber ne? Die Idee. Ja, irgend so ein Scheiß. Achso, ich bin der Kopf. Oh, die Ursula. Die das Ursula ist eine von uns. Setzt sich in ihrem Herrenhaus da mit großem Garten. Demokratie. Und dann Baum und liest Demokratie und Revolution von Hedwig Richter. In einer ständig auf Twitter irgendwie episch schlechte Takes raushauenden sozialistischen, ich glaube, bei der Bundeswehruniversität arbeitet die, glaube ich, oder? Das ist ja, glaube ich, Professorin, wenn ich mich richtig erinnere, für Geschichte. Ja. Demokratie und Revolution. Aber die allein kann sich doch nicht mehr weiterbilden, die weiß doch schon alles, oder nicht? Die ist doch schon so ein Brain. Die kann alles auf jeden Fall, ne? Die kann alles, weiß alles, hat alles, ist alles. Ja, Arbeitsministerin, Familienministerin. Alles schon gewesen auch, genau. Verteidigungsministerin. Das Pony oder was? Ein Pony hat sie auch. Nee, das Fest. Ich dachte schon. Das Fest. Das Fest. Ja, das Röschen. Das Bugler war es, das ist der Tuscher auch besser für Books, the important they have in our lives, as well as recommendations for fellow Buglers. Okay. Fellow Buglers. How do you do, fellow Buglers? Ja. Obwohl ich es ganz interessant fände, wenn Buscemi von allein spielt. Ja, ich habe da noch was in die Twitter-Gruppe geschmissen. Okay, dann schaue ich mal nach. Nicht gesehen. Die Erziehungswut der Öffentlich-Rechtlichen hat um 20.15 Uhr offensichtlich einen neuen Höhepunkt gefunden. Ach, ich habe gerade davon gelesen, ja. So. 15 Minuten unterbrochen. Ich dachte, das ist ein kleiner Clip von einer Minute oder so. Ja, guck mal, und wen haben sie geholt? Wen haben sie geholt? Die beste Komödiante diesseits der Elbe. Ich habe doch am Donnerstag gelernt, dass der Tatort da ist, wo die Polizisten ausgebildet werden. Nee, es ist lustig. Also heute ist Münster dran. Das heißt, die Quoten werden hoch sein. Und dann haben sie sich hingestellt und haben statt um 7:45 das Ding anfangen zu lassen, haben sie geplant, jetzt hier diesen Einspieler mit der Kebekus für 15 Minuten da reingeschoben, haben gesagt, haha, ihr seid jetzt alle hier, um Börne und Thiel zu sehen, aber nichts da, ihr müsst jetzt der Schreckschraube hier eine Viertelstunde zuhören oder euch ein Bier holen gehen. Ja. Und dann hat die über Kinderrechte gesprochen und ich finde das ein bisschen interessant, dass Kinderrechte, das ist so ein bisschen Kindergrundsicherung, ne? Es ist ja Haushaltsstreit immer noch und so. Das ist total Regierungsprogramm, ne? Es guck ist mal, die Christine Strobel war auch da, die Programmdirektorin der ARD, Frau Schäuble, Wenn ich kann nicht sehen, weiß ich schon, dass das schrecklich war mit Sicherheit und verlogen bestimmt auch. Aber wie krass, oder? Da zahlst du Geld und mit, stell dir vor, du gehst ins Kino und dann zeigen sie dir erstmal Mario Barth, der dir was über, keine Ahnung, ja? Dammriss erzählt oder so. Dammriss-Risiko. Über deinen Job, wie du dich auf den Job verhalten sollst oder so zum Beispiel. Ja. Ich meine, ich komme ein bisschen, würde mir verarscht vorkommen und ich würde es super cool finden, wenn so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk sowas nicht machen würde und schon gar nicht in diesem erzieherischen Dingsbums und schon gar nicht mit so einer, oh Gott, Systemkomikerin. So wie Systemgastronomie ist, die Frau Gebekus auch eine Systemkomik. Ja, sie ist eine Ablesetante, ne? Muss vielleicht nicht überbewerten. Also finde ich jedenfalls, dass sie eben auch alles abliest. Nur. Ah, okay, das war zumindest eine Wiederholung. Okay, okay. Kein neuer, das ist ja schon mal was. Ja. Kein neuer Burner und Tiel. Sie hat das schon zweimal damit belästigt, oder was? Das ist auch nicht unbedingt besser. Nee, mit dem Tatort haben sie schon zweimal belästigt, aber... So. Ohne Stärkung der Kinderrechte ist unser gesamtes System in Gefahr, warnte die Entertainerin. Ne? Mhm. Nicht, wenn wir keine Energie irgendwie bezahlbare mehr haben oder ach so, also oder dass Kinder auf einen Elternteil festgenagelt werden. Kann ich das zusammenfassen als die Kinder leiden, gibt uns Macht? Kann man das so zusammenfassen? Genau. Und ja. Geld. Aber für die behutsam vorbereitete Aktion unterbrach Mama Kebekus extra ihre Babypause. Stunning and brave. Ja, kann ich nochmal nur... Ist Christine eigentlich die Cousine von Natascha? Wahrscheinlich nicht. Was ist so klein, warst du angeheiratet oder wie? Der Clip mit Kebekus ist ab sofort in der Mediathek verfügbar. Ja, was macht ihr noch mehr? Yes, yes. Da haben wir was zu tun. Da haben wir was Sinnvolles zu gucken. Und wie gesagt, ich habe da schon so ein politisches Geschmäckle. Da wird uns dann nächste Woche die Familienministerin vorweinen, wie recht die Kebekus doch hatte und so. Das sind bestimmt auch wieder so, ich weiß ja, da sind bestimmt auch wieder so Satzfragmente drin, die man schon kennt und so. Ich kann es mir schon richtig. Ja, das wird das totale Bullshit-Bingo gewesen sein, Kinderrechte. Ja. Ist ja schon allein der Begriff Kinderrechte, ist ja schon ideologisch triefend bis zum Abwinken. Ja, absolut. Was soll das sein, Kinderrechte? Und das haben die auch bei sämtlichen Debatten da schon gesagt, Kinderrechte, Kinder haben alle Rechte, die das vorsieht. Aber halt können sie die nur nicht selber ausüben, weil sie halt dafür noch zu klein sind. Dann bleibe ich dabei SPD-Propaganda. Ja, und ich finde halt wirklich, wenn ich meine wohlverdiente Zeit einsetzen will, und da steht der Film fängt um Viertel nach an, und es ist jetzt nicht auf den amerikanischen Präsidenten, den Ex-Präsidenten geschossen worden oder so, dann verlange ich auch, dass das dann anfängt. Und ansonsten habe ich ja nur noch einen Grund, mir Netflix oder Prime oder irgendwas anderes zu holen. Da fangen die Sachen an, wenn ich will und nicht, wenn die Kebekus will. Ja, frech. So eine Erziehungsviertelstündchen dann auch noch davor zu knallen, ja. Du meintest Attentat auf Truman, glaube ich, ist der, ne? Also komisch, Google findet man gar nichts, habe ich gesehen. Nee, ne? Jo, wie die Taz vorhin in dem Artikel auch das Ding in Mannheim als Übergriff auf einen Polizist bezeichnet hat. Was reitet diese Leute, ey? Das ist sowas von Hanebüchen. Übergriff auf einen Polizisten. Ich wusste gar nicht, dass der Stürzenberger Polizist ist. Ja. Ist der am Ende ein V-Mann oder was? Ja, so ungefähr. Ne? Also, ne, was fragt sich, was die Leute reitet? Das ist so ein Quatsch, immer wieder verzapft. Der ist bei der Scharia-Polizei, ist der, glaube ich, oder? Der Stürzi oder der Polizist. Der Stürzenberger, oder nicht? Improviert. Ach ja, ich habe auch noch was vergessen. Und zwar diese Geschichte hier: Die Sangria-Polizei. Die australische Breakdancerin, habt ihr das mitbekommen? Die habe ich doch vorhin schon referenziert. Ah, gave my all. Okay. Was heißt das? Ich habe alles gegeben oder was? Mm. Yes. Mhm. Ja, bei Olympia hat eine australische Breakdancerin einen sehr schlechten Breakdance aufgeführt und hat 0 Punkte bekommen. Oh, 3-mal. Boah. Und was halt auch noch ganz interessant war in dieser ganzen Sache, ist, dass sie von Beruf irgendwie Tanzprofessorin ist. Also die lehrt Tanz an der Universität. Nee, nein, also ihre Doktorarbeit war irgendwie being a gender queer break boy as a break girl in Australia oder so. Also die ist nicht wirklich. Ja, es ist kritische Tanz. Ja. Geschichte. Also es ist nicht wirklich, also wenn ich sage, ja, Tanz, meine ich damit nicht, sie bringt den Leuten bei, wie man tanzt, sondern ja, ja. Sie bringt den Leuten bei, wie man Kulturmarxismus über Tanzen. Ja. Sie tanzt dann so, dass man, ja. Sie ja, tanzt sie, ihren sie Namen, bricht, aber erklärt damit. Sie bricht dann auch. So. Ja, aber das Witzige ist ja eigentlich, dass es in Australien dafür keine zuständigen Body gibt. Und dann hat man einfach irgendeine Gruppe gefragt und sie war da halt Mitglied und die machen irgendwie einmal im Jahr so einen Wettkampf und das war dann praktisch der Olympia-Qualifier so ungefähr. Ja, und die Team-Captain quasi von dem australischen Olympiateam, die haben sie auch interviewt und die hat irgendwie gesagt, dass ihr das ganz wichtig war und also das war jetzt auch nicht ein Troll oder so, das hat ja viele Leute irgendwie vermutet, dass sie da die Leute einfach nur ein bisschen verarschen will und sich dann ins Fäustchen lacht. Und da kam auch sofort dieses Ding rein von wegen, weil Frauen das ja nicht dürfen oder irgendwie so. Also es wurde, Alter, die hat so scheiße gebreakdanced. Ja. Also dummerweise hatte das jemand mit einem Video von so einem 10-jährigen Jungen zusammengeschnitten, der das halt kann. Und den hast du kaum gesehen, also scharf, weil der sich so schnell bewegt hat und sie hat sich halt in Zeitlupe bewegt und hat halt so Moves gemacht, wo ich mir dachte, ja. Ja, die hätte ich fast alle auch hingekriegt. Ich wahrscheinlich auch hin, ja. Aber gut, Breakdance ist sowieso nicht mehr olympisch. Nächstes Mal ist irgendwie, keine Ahnung, Origami und ja, Baseball ist, glaube ich. Topfschlagen. Baseball, genau. Weil in Amerika. Ne? Okay. Ja, ja. Die Länder dürfen das schon mal so ein bisschen mitbestimmen. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, bei diesen Slots, bei den offenen praktisch. Hm. Ja, es gibt so offene Slots für Sachen, so Vorstellungen praktisch. Das von Breakdance war jetzt nur Bewerbung. Also mal sehen. Also. Ja, natürlich, Britmaster, gibt es auch Frauen, die viel besser breaken als diese Dame. Also das war jetzt nur ein Video von einem kleinen Jungen. Ich wollte da jetzt nicht. Ich fand also aber das Skateboardfahren in diesem Rundell da, das fand ich ziemlich arm. BMX sind sie, glaube ich, auch gefahren, ne? In dem Ding. Fand ich auch arm. Also ja, Breakdance, naja, ist irgendwie. Ich will Langstreckenrennen als olympische Disziplin. Die 24 Stunden. Von wo immer das stattfindet, muss dann ein Stadtkurs gebaut werden. Motorsport, ja. Motorsport muss sich noch entscheiden, ob Winter- oder Sommersport ist. Ja, Speedway und so ein Scheiß im Winter und im Sommer halt ordentlich 24 Stunden rein. Achso, Speedway im Winter, das hätte ich jetzt andersrum eingeschätzt. Aber okay. Eisspeedway. Du meinst Eisspeedway, ja. Wenigstens würden die Amerikaner nicht auf die Idee kommen, da American Football olympisch zu machen, weil da weiß ja sowieso jeder, dass es da nur ein Land gibt, wo das richtig gespielt wird. Neuseeland. Ach nee, das war Rugby. Aber wir könnten die Rugby-Mannschaften von Neuseeland können doch dann gegen die amerikanischen. Free for all nennen wir das dann. Ich glaube, das wird nichts. Genau. Ja, Break Girl. B-Girl Ray Gun. Mehr so irgendwie T-Shooter als Ray Gun, aber. Hey, Jutta. Aber vielleicht muss die Performance in seinem Null Punkte kriegt. Ich meine, hast du das Video gesehen? Nee, eben nicht. Ja, dann schau dir bitte das Video an. Wir können uns das leider hier nicht angucken, sonst kriegen wir wieder einen Strike von der Eulen. Ja. Aber das Bild ist recht, das sagt doch einiges aus. Ja, das ist also doch der Otto Walkes. Auch mal Faker, ne? Ja, so absolut. Das weiß ich genau, ne? So geht das nicht, ne? Das ist ja noch nicht mal Electric Boogie. Sie ist nur ein kleiner Friesenjunge. Nur ein kleiner Friesenjunge. Ja, das ziehe ich mir gleich mal rein. Aber erst die Kebekus, glaube ich. Oder umgekehrt. Oha. Oder gleichzeitig, so nebeneinander auf dem Monitor. Den Breakdance in Schleife und dazu die Kebekus 15 Minuten lang. Danach kannst du dich anschauen. Erst Kinderrechte brechen, 0 Punkte von mir und dann. Und dann gendert dich einer falsch. Das ist aber echt ein Problem. Ja. Ich finde auch, die Judges sind sehr vertrauenerweckend. Vor allem die Dame mit dem Hut. Und auch der andere neben mir mit dem Hut. Cool. Cool. Ja, die Homies. Das wird gut gesponsert von der Hutmarke, oder wie? Genau sein. Ich glaube, das ist Pflicht wie bei den Volleyballern halt hier. Knappen Höschen. Und ist No Curve, No Cool angesagt, ja. Und ich weiß ja auch, bei den Rappern ist ja immer No Flat, No Cool angesagt. Ne? Ja, es gibt, die Chrissy sagt, es gibt auch noch das Gerücht, dass der Mann, weil sie auch irgendwie da in dieser Gruppierung irgendwie Entscheidungspositionen hatten, die über ihre Nominierung bestimmt hat. Das wird aber auch geleugnet. Also da wollte ich jetzt nichts zu sagen, weil da nichts Genaues bekannt ist. Stimmt, der Kingsman sagt, man müsste jetzt noch die Otto-Flügel an die Mütze montieren. Puh, das ist vollständig, diese kleinen. Man soll aber auch nicht zu viel Verdachtsberichterstattung machen. Das kommt ja nicht so glaubwürdig, ja, Mann. Wenn wir nicht mehr glaubwürdig sind, ne, wem sollen die Leute dann glauben? Genau, wenn ein paar Leute, die Sonntagabend ihren Quatsch schwätzen, nicht mehr glaubwürdig sind, wer dann, ja. Ja, dann hoffen wir alle mal, dass das irgendwie das mit der Honigwabe eine Ente ist. Tja. Irgendwie, ne? Ja, ich drücke dem Schloh die Daumen, dass er eine Freundin gefunden hat oder so. Ja, weiß ich nicht. Oder Urlaub ist oder so, aber ja. Ja, Urlaub sagt man Bescheid vorher, ne? Das wäre schon ein bisschen. Was wissen Sie nicht mal? Ich dachte jetzt an was Gesundheitliches vielleicht. Aber das kommt dabei raus, wenn man sich nicht vernünftig ausdrückt, dann, ja, dann weiß man halt nicht, was Sache ist. Und ja, das Spekulieren, das sorgt ja dafür, dass doch die Leute wiederkommen auf dem Kanal. Ist das so? Ist ja legitim einigermaßen. Ja, dass man es nicht ganz, voll preisgibt sofort. Keine Ahnung, ja. Das ist eine Taktik, die. Ja, dann hat man aber meine Unterstützung jetzt erstmal nicht, solange wie man da nicht genau weiß, was irgendwie Sache ist. Also da kann ich nur sagen, wenn so und so, dann so und so. Aber ja, aber wenn es um Meinungsfreiheitsdelikt gehen sollte, was unter der Strafbarkeitsgrenze liegt, dann hat er meine Unterstützung auf jeden Fall. Ja, das sage ich ja, wenn dann. Aber ja, natürlich. Hänge ich da jetzt halt nicht dahinter. Also, mich würde es deswegen wundern, weil er ja so lange jetzt schon unbehelligt blieb. Also wir hätten doch das sicherlich schon längst mal machen können, wenn sie es gewollt hätten. Warum jetzt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gibt sicherlich viele Gründe. Und das weiß jetzt keiner, worum es irgendwie geht. Vielleicht geht es ja auch darum, dass er da irgendwie, also die komischen, die Gäste, die sie da so teilweise haben, die sind jetzt auch nicht alle so ganz ohne. Also diesem, also mit Zelda ja sowieso oder hier dieser Schattenmacher und so. Ja, lass uns nicht weiter spekulieren, sondern lieber in den Wald gehen. Ja. Schauen wir genau, mal. Und im Wald lässt ihr Knicklicht oder Miete pro Kopf. Ihr geht auf thatsafespace.net. Oder abonniert das Mammon-Magazin, weil es sehr gut ist. Macht das. Tut das. Bei Musik fällt mir ein, ich war gestern bei Nick Kershaw. Wenn der mal bei euch in der Gegend ist, lohnt sich auf jeden Fall, sich den anzugucken. Hätte ich nicht gedacht. War super. Macht er so Songwriter-Musik oder was? Nick Kershaw. Ja, der war da früher so ein 80er-Popper eigentlich, ne? Ja, der hat halt alle alten Sachen gespielt. The Riddle und Wouldn't It Be Good und Won't Let the Sun Go Down on Me. Und dann so ein bisschen was Kleines dazwischen. Hat Ashes to Ashes von Bowie gecovert. Only You von Yazoo. Ach, war schön. War die ganze Band dabei oder was? Ja, Top-Musiker dabei gehabt. Mhm. Cool. Und die Stimme ist gut ab, immer noch. Wenn es ihm noch Spaß macht, ne, wieso nicht? Sieht so aus, ja. Sehr schön. Ja, dann bis nächste Woche, wa? Machen wir den Donnerstag was? Vielleicht, wenn ich kein Internet habe, nicht, aber. Schauen wir mal. Wir lassen das offen und informieren euch zeitnah. Genau. Informiert euch zeitnah. Ja, würde ich sagen. Bis das nächste Woche. Gut, du magst es. Tschüss. Lasst die Sonne nicht auf euch untergehen. Nancy ist eine schöne Stadt im Frankreich. Oui. Bitte jetzt nicht schießen. Bonsoir.